Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Am 5. September wäre der Maler Caspar David Friedrich 250 Jahre alt geworden. Hören Sie aus diesem Anlass der Mystiker mit dem Pinsel. Eine lange Nacht über Caspar David Friedrich von Susanne Lührweg und Sabine Oelze. Der Maler soll nicht bloß malen, was er vor sich sieht, sondern auch, was er in sich sieht. Sieht er aber nichts in sich, so unterlasse er auch zu malen, was er vor sich sieht. Caspar David Friedrich. Dieser Name zieht die Massen in die Museen. Ausverkaufte Ausstellungen, vergriffene Kataloge, hunderte von Medienberichten, stapelweise neue Publikationen. Alle versuchen mit immer neuen Erkenntnissen, dem Geheimnis des Lebens und der Kunst von Caspar David Friedrich auf die Spur zu kommen. Selbst in den sozialen Medien wird er verehrt. Sein Gemälde »Wanderer über dem Nebelmeer« ist eines der meistkopierten Werke und so häufig geliked, dass selbst gefeierte InfluencerInnen Grund hätten, neidisch zu werden. Aber auch die kunsthistorische Forschung entdeckt immer neue Facetten in seinem Werk. Mein Lieblingswerk von Caspar David Friedrich ist Der Mönch am Meer. Das Gemälde Der Mönch am Meer. Ein riesiger Himmel scheint sich fast über die gesamte Bildfläche zu erstrecken. Zum Horizont hin verdunkelt er sich und geht schließlich in das nachtschwarze Blau des Meeres über. Ganz unten am Bildrand steht, wie verloren, ein winziger Mensch. Dieses Gemälde wirke, als ob einem die Augenlider weggeschnitten wären. So drastisch brachte Heinrich von Kleist 1810 seinen Eindruck in den Berliner Abendblättern auf den Punkt. Heute löst das Gemälde zwar nicht mehr ganz so emotionale Reaktionen aus wie zu Caspar David Friedrichs Lebzeiten, aber auch Ruth Slenska, Direktorin des Pommerschen Landesmuseums in Greifswald, fühlt sich von dem Bild »Mönch am Meer« persönlich berührt. Also ich finde, dass das Bild so viel Einsamkeit ausdrückt, wie es gar nicht steigerbar ist. Und es gibt manchmal Verfassungen, da finde ich das bedrückend. Aber normalerweise, die Einsamkeit, die da dargestellt ist, ist ja nicht als eine Last dargestellt, sondern sie ist so ein Gefühl mit einer Sehnsucht verbunden, die jetzt nicht das als einen Mangel empfindet, sondern die das als auch einen Sehnsuchtszustand empfindet. Während die Aufklärung noch auf den Verstand und die rationale Erfassung der Welt setzt, folgt mit der Romantik eine Phase des Gefühls und der Empfindsamkeit. Subjektive Stimmungen erhalten einen Platz in der Kunst, was sich auch in den Gemälden von Caspar David Friedrich nachweisen lässt. Der romantische Meister antwortet mit Stille, Empfindung, aber auch mit Irritation. Er malt atmosphärische, zerklüftete Berglandschaften, Gipfelkreuze, Friedhöfe, Morgennebel, Sonnenauf- und Untergänge, verschneite Eichenwälder. Düstere Wolkenschichten, die den Menschen mitunter zu verschlucken drohen. Andere Gemälde liegen still und ruhig da, bewacht von den Wolken des Himmels. Mein Lieblingsbild ist das Dresdner Gehege. Das toppt alles. Im Grunde ist es wie so eine Art Resümee seines Lebens. Das Dresdner Gehege, korrekt heißt es das große Gehege, ist ebenfalls eine Ikone im Werk von Caspar David Friedrich. Und das Lieblingsbild von Susanne Papenfuß, Kunsthistorikerin und Romantikspezialistin aus Greifswald. Das große Gehege zeigt eine ruhig daliegende Landschaft. Schwarz-braun gefärbte Baumreihen stehen auf Wiesen, deren Grün aber seltsam kraftlos wirkt. Ein trübes Flussbett spiegelt den Himmel. Und der wiegt alles Düstere wieder auf. Mit seinen Farbnuancen von hellem Gelb über Olivgrün bis hin zu blassem Rosa verzaubert er diese Szenerie in einen Raum der Andacht und Stille. Das Gemälde, es wirkt eher unscheinbar Und doch lässt es sich kaum in Worte fassen. Also ich merke richtig, da kriege ich eine Gänsehaut und freue mich immer, wenn ich das im Original sehe. Ich bin sonst überhaupt kein Fan von Merchandise-Artikeln zu Caspar David Friedrich, aber ich habe tatsächlich eine Hoodie mit dem kompletten Bild auf dem Hoodie drauf. Und das ziehe ich ab und zu mal an und denke so, ja, es fühlt sich ganz gut an. Merchandising zu diesem Werk gibt es auch zuhauf. Das Gemälde Kreidefelsen auf Rügen gilt als eines der schönsten und wohl auch bekanntesten von Caspar David Friedrich. Es entstand während seiner Hochzeitsreise im Sommer 1818. Wie durch ein Fenster, ein häufiges Motiv des Malers, fällt der Blick zwischen zwei Felsmassiven hindurch auf die Ostsee. Und wird in der Ferne durch einen hellen Himmel wieder aufgelöst. Das Auge folgt den Segelschiffen, die dem Horizont entgegengleiten. Im Vordergrund stehen drei Menschen, die wie Fremde wirken. Sie wollen so gar nicht in die idyllische Szenerie passen. Es ist das Lieblingsbild des Kunsthistorikers und Kurators Johannes Grave, der sich seit vielen Jahrzehnten mit Caspar David Friedrich beschäftigt. Was sich ziemlich durchzieht, ist die anhaltende Faszination für die Kreidefelsen auf Rügen, die vielleicht auch besonders gut auf den Punkt bringen, was ich bei Friedrich im Allgemeinen für sehr wichtig halte, nämlich ein Nachdenken über das Sehen als solches, über verschiedene Formen des Sehens. Und die Kreidefelsen auf Rügen sind auch zum Beispiel vor allem mit der unglaublich reich ausgestatteten, nuancenreichen Meeresfläche sinnlich gesehen sozusagen ein Genuss. Drei Lieblingsbilder von KunsthistorikerInnen und Caspar David Friedrich ExpertInnen. Nicht nur sie, auch die meisten Deutschen kennen und lieben den Maler der deutschen Romantik. Spätestens seit den vielen Jubiläumsausstellungen zu seinem 250. Geburtstag 2024. Erfolg war Caspar David Friedrich nicht immer beschert. Lange Zeit muss er sich mit Auftragsarbeiten über Wasser halten, bis ihm sein bahnbrechendes Werk Der Mönch am Meer gelingt. Der 15-jährige preußische Kronprinz, der künftige Friedrich Wilhelm IV., überredet seinen Vater, diese Ikone der romantischen Kunst zu erwerben. Der Stern des Künstlers geht auf, aber er sinkt auch wieder. In dieser langen Nacht wollen wir von den Höhen und Tiefen des Künstlerlebens erzählen, auf Caspar David Friedrichs Spuren wandeln, seine Werke vorstellen und anhand der drei Orte Greifswald, Kopenhagen und Dresden die wichtigsten Stationen seines Lebens besuchen. Wie kann es sein, dass ein Künstler, der so introvertiert, so mit sich und seiner Suche nach Gott beschäftigt ist, eine solche Beliebtheit erlangt? Ruth Slenska? Ich glaube, das Zentrale ist das Naturthema, dass er dieses Thema der Begegnung mit der Natur und der inneren Zwiesprache, des Unterwegsseins in der Natur und dabei um existenzielle Fragen des Menschseins kreisen, dass das ein Thema ist, was uns heute alle abholt. Und er tut das eben auch in einer Bildsprache, die so eine unberührte Natur ins Zentrum stellt. Oder sagen wir vermeintlich unberührte Natur. Und in der dieses Unterwegssein eben schon das zentrale Moment auch ist. Also es geht immer um diese Schwellensituationen zwischen Dunkel und Licht, zwischen Abgrund und Weite, zwischen Nicht-Weiterkommen und großem guten Weiterkommen. Also ich glaube, dass das nicht so ganz unbelastet oder unproblematisch ist, sondern dass diese Ambivalenzen in seine Bilder so eingeschrieben sind und dass die Ambivalenzen eben auch mit dem Naturerleben verbunden werden. Das tiefe Empfinden der Natur. Es prägt das Leben Caspar David Friedrichs von Anfang an. Die Nähe seines Geburtsortes Greifswald zur Ostsee, Die langen Dämmerungen, tiefen Horizonte und intensiven Himmelsfarben lassen sich in vielen seiner rund 150 erhaltenen Gemälde wiederfinden. In Greifswald, das zu Caspar David Friedrichs Lebzeiten zu Schwedisch-Pommern gehört, beginnt seine Erfolgsgeschichte. Okay, jetzt hat sich offensichtlich einiges verändert im Vergleich zu meiner Zeit. Unterwegs mit Susanne Papenfuß, der ehemaligen Leiterin des Caspar David Friedrich Zentrums in Greifswald, das im Geburtshaus des Künstlers untergebracht ist. Das ist der kleine Kessel. Der große Kessel steckt da drin. Der guckt dann im Erdgeschoss aus dem Boden raus und ist von da aus auch bestückt worden. Also da ist der ganze Teig reingekommen, alle Stoffe, die man braucht, um den Teig zu reinigen, um den Gestank wegzubekommen. Über eine schmale Treppe mit niedriger Decke gelangt man ins Untergeschoss. In dem Gewölbe sieht es noch fast so aus wie damals, als die Familie Friedrich hier lebt und arbeitet. Frühling, Sommer und Herbst sind die Hauptarbeitszeit für den Vater, der ein Geschäft mit eigener Werkstatt betreibt. Adolf Gottlieb Friedrich war ein gelernter Seifensieder aus Neubrandenburg. Der ist also auch, weil er eben offensichtlich auch über die Zeitung mitbekommen hat, dass es hier eine Vakanz gibt, also dass hier nicht so viel Konkurrenz zu erwarten ist, hat er sich hier niedergelassen, hat sich das Haus auch gesichert, hat das Haus auch erwerben können und hat dann hier seine Seifensiederei eingerichtet. Vater Adolf Gottlieb ist Seifensieder und Lichtgießer, also Kerzenmacher. 1773 zieht die Familie Friedrich von Neubrandenburg nach Greifswald. Greifswald hat nicht nur eine Universität, sondern auch drei Stadtkirchen, die potenzielle Kunden des Vaters sind. Adolf Gottlieb Friedrich liefert die notwendigen Kerzen zur Beleuchtung des Doms und für die liturgischen Feiern der Gottesdienste. Mit den Seifen aus seiner Werkstatt werden die Glockenseile geschmiert. Die Nachbarschaft zum Dom ist allerdings nicht konfliktfrei. Die haben sich sofort beschwert und haben gesagt, wir möchten nicht diese Geruchsbelästigung und andere Unannehmlichkeiten. Man hat die beiden essentiellen Dinge zu der Zeit hergestellt. Man braucht Seife für alles und für die Säuberung aller Dinge, inklusive man sich selbst. Und die Kerze, wie sie zu der Zeit auch hieß, das war einfach, es waren Lichte. Die haben das Licht ins Dunkel gebracht. Und das hat der Vater hergestellt. Das war ein gutes Geschäft. Und zwei von Friedrichs Brüdern sind ja auch Seifensieder und Kerzenmacher geblieben oder geworden. Caspar David Friedrich wird am 5. September 1774 in unmittelbarer Nachbarschaft des Doms geboren. Die Familie Friedrich ist fromm. Regelmäßig geht sie in den Gottesdienst im Dom der evangelischen Kirche St. Nikolai. In seiner Familie lernt Caspar David Friedrich den lutherischen Glauben kennen und im Altarraum des Doms das Kreuz, das im Zentrum vieler späterer Gemälde auftaucht. Am 7. September 1774, zwei Tage nach seiner Geburt, wird Caspar David Friedrich im Greifswalder Dom St. Nikolai getauft. In seinem Geburtshaus, direkt neben dem gotischen Backsteinbau, lebt die Großfamilie. Die Eltern und phasenweise bis zu 10 Kinder. 1901 brennt das Gebäude teilweise ab und wird im Anschluss wieder aufgebaut. Nach der Wiedervereinigung engagieren sich bildende Künstlerinnen und Künstler dafür, in dem Haus eine Gedenkstätte einzurichten. Seit 2011 präsentiert das Caspar David Friedrich Zentrum in einem rekonstruierten Neubau auf 3 Etagen Leben und Werk des Künstlers in seiner Greifswalder Zeit. Wir stehen hier vor dem Hinterhaus. Das Haus setzt sich ja zusammen aus Vorder- und Hinterhaus. Genau, hier hat die Familie gelebt. Hier ist der kleine Friedrich rumgesprungen, ist mit seinen ganzen Geschwistern hier aufgewachsen. Wie gesagt, insgesamt 10 Kinder, einige ja auch schon früh verstorben, aber immer doch sehr viel Trubel hier. Die Mutter auch schon früh verstorben nach der Geburt des 10. Kindes. Greifswald ist zu dieser Zeit der lutherischen Kirche und dem Pietismus verpflichtet. Ruth Slenska vom Pommerschen Landesmuseum Greifswald. Und man kann das natürlich so ein bisschen nachvollziehen, indem man sich mal die Prediger seiner Zeit anschaut. Und es ist eben eine lutherische Frömmigkeit, die auch in die tägliche Praxis, in die Frömmigkeitspraxis hineinwirkt. Man kann nur so ein Bild aufmachen, wie Greifswald eben geprägt war durch die Kirchen und auch durch die theologische Fakultät und kann da sehen, dass das eben so eine traditionelle lutherische Theologie war, die darauf hinwirkte, dass die Frömmigkeit in den Familien den Tag strukturierte und das Jahr strukturierte so. Nur die Kirchen sind zu Fuß erreichbar. Auch die Universität ist nur einen Steinwurf von seinem Geburtshaus entfernt. Hier erhält Caspar David Friedrich seinen ersten Zeichenunterricht. Der Universitätszeichenmeister Johann Gottfried Quistorp entdeckt und fördert den 16-Jährigen. Der Unterricht findet in den Räumen der Universität statt, sodass Caspar David Friedrich erste Kontakte zu anderen Studenten knüpfen kann. Greifswald ist eine Stadt der kurzen Wege. Wir sind hier also, wenn man so will, im Friedrich-Quartier. Das ist auch ganz spannend. Also wir haben es immer so ein bisschen als Friedrich-Dreieck aufgemacht. Taufort, Geburtsort, Ausbildungsort. Also er ist ja dann bei einem akademischen Zeichenlehrer Quistorp, erhält er ja dann die Ausbildung. Und das ist so das Friedrich-Quartier. Und von einem Punkt kann man alle drei Orte ganz gut sehen. Und wir sind in der Caspar-David-Friedrich-Straße, so wie sich das gehört. Das ist fast die Verbindungsstraße zu allen wichtigen Orten. Manche Greifswalder haben sogar Werke des Romantikers gekauft oder vererbt bekommen. Heute wird er als Sohn der Stadt gefeiert. Ruth Slenska? Man muss ja immer so ein bisschen vorsichtig sein. Die meisten Geschichten, die man so über ihn kennt, sind ja Fiktion. Aber so ein paar Dinge haben ja schon auch ihren Anhalt im Leben. Und gerade dieses Thema, wie er da eigentlich zum Künstler wurde, das ist ja das Thema, wie aus einem Handwerkerssohn ein studierter Künstler wird. Das ist ein ziemlich weiter und auch ungewöhnlicher Weg. Und wir wissen, dass auf der Etappe dorthin er einige persönliche Schicksalsschläge hatte, also dass seine Mutter so früh gestorben ist und dass eben vor allem sein Bruder erstarb bei dem Versuch, ihn aus dem Eis zu retten. Das sind sicher Erlebnisse, die ihn geprägt haben. Trotz zahlloser Forschungen, die sich mit dem Leben und dem Werk des Romantikers beschäftigt haben, die Biografie Caspar David Friedrichs ist und bleibt ein Rätsel, das sich nicht bis ins letzte Detail auflösen lässt. Auch über den frühen Tod des Bruders gibt es verschiedene Thesen. Ist er, wie vielfach vermutet wird, ins Eis eingebrochen? Kunsthistoriker Johannes Grave. Die zeitgenössischen Quellen in Greifswald selber sagen nichts darüber, dass das beim Schlittschuhlaufen auf dem Eis passiert sei. Und es scheint sogar Indizien dafür zu geben, dass zu dem Zeitpunkt dieses Unglücks es gar keine Frostperiode gab. Also es kann gut sein, dass das gar nicht irgendwas mit Eis und Schlittschuhlaufen zu tun hat, sondern eben halt einfach auf dem Wallgraben in Greifswald auf dem offenen Wasser passiert ist. Und das wäre ja nicht ganz unwichtig, weil dann eben die ganze Frage, ob das Eismeer von Caspar David Friedrich damit zu tun hat, sich ja plötzlich völlig anders darstellen würde. Sicher ist, dass Caspar David Friedrich mehrere Schicksalsschläge erleidet. Als er 6 Jahre alt ist, stirbt seine Mutter Sophie Dorothea. Kurz darauf erliegt eine Schwester dem Typhus. Obwohl auch zwei Brüder sterben, zwingt ihn sein Vater nicht, in den elterlichen Betrieb einzutreten. Allerdings scheint sich Caspar David Friedrich auch für das Erlernen eines Handwerks nicht geschickt genug anzustellen. Also ist es nicht ganz aus der Welt, da einen Zusammenhang zu sehen, dass der Vater ihn eben auch nicht für geeignet hielt für das Handwerk und dass sein Zeichenlehrer Quistorp, zu dem er dann geschickt wurde, eben auch ein besonderes Talent gesehen hat und gesagt hat, da ist Potenzial und dem Vater Mut gemacht hat. Während seiner Zeit als Student an der Universität lernt Caspar David Friedrich wahrscheinlich auch den Theologen Ludwig Gotthard Kosegarten kennen, der zu dieser Zeit Pfarrer auf Rügen ist und mit dem er in Kontakt bleibt. Auch einer seiner ersten Sammler, der Jurist Karl Schildener, gehört zu seinen Bekannten aus der Greifswalder Zeit. Caspar David Friedrich erhält als einziger seiner Familie eine akademische Ausbildung und verlässt früh die Stadt. Der Kontakt zu seiner Familie bleibt aber Zeit seines Lebens eng. Es gibt die sogenannten Geschwisterbriefe. Da merkt man eigentlich, wie innig dieses Verhältnis der Brüder untereinander ist. Der Schwester auch, aber die Schwester stirbt ja relativ früh. Aber selbst da merkt man, sie ist auch immer besorgt, wie geht es jetzt diesem Caspar David in Dresden. Guten Morgen, lieber Christian. Meine Lichter sind fertig und alles schläft noch im Hause. Die Uhr ist 5. Du bist wohl schon wach? Schreib mir doch fleißig. Und hebe diesen Brief auf. Der ist so der Einzige, der wirklich rausgekommen ist aus der Familie und sich entschieden hat, hier in Dresden sich niederzusiedeln, während alle dann hier geblieben sind. Ne? Also er hat nicht nur einen anderen Beruf gewählt, so ganz anders als seine Geschwister, sondern hat sich auch noch einen anderen Wohnort gesucht. Das ist schon besonders. Caspar David Friedrichs Ausbildung beim Zeichenlehrer Quistorp in Greifswald, der neben Friedrich nur 5 weitere Schüler in dieser Zeit unterrichtet, folgt der akademischen Lehre. Zeichnen steht ganz oben auf der Liste. Zu den erhaltenen Skizzen zählt unter anderem ein jugendliches Selbstbildnis. Was ich besonders spannend finde, ist dieses Thema, was für uns hier in Greifswald auch so wichtig ist. Man kann so nachvollziehen, wie Friedrich zu Friedrich wird, wie er zum Künstler heranreift. Denn wir haben in unserer grafischen Sammlung auch ganz frühe Zeichnungen, auch kalligraphische Übungen, also sozusagen die ersten Schritte, die er so vollzogen hat. Das ist so, dass er, ja, als er anfing, auch ein bisschen Unterricht zu bekommen, erstmal wirklich kalligraphische Übungen machte, also geschrieben hat. Und da waren die Verse, die er geschrieben hat, das waren alles so fromme Sprüche. Für uns ganz fremd, aber man kann sie atmosphärisch ganz schön fassen. Das ist also keine so eine verkopfte Frömmigkeit, sondern das ist so, also ganz schlicht und ein bisschen überraschend. Auch ich will mich schlafen legen. Gottes Schutz und Gottes Segen wird beschirmen mich, schreibt Caspar David Friedrich. Obwohl er sich in seinen ersten zeichnerischen Gehversuchen mit der Anatomie des Menschen auseinandersetzt, beginnt er bereits in jungen Jahren, die Natur künstlerisch festzuhalten. Dabei zeigt er eine bemerkenswerte Detailtreue. Quistorps Lehrmethoden hinterlassen Spuren. Der Lehrer unternimmt mit seinen Schülern Wanderungen, um in der Natur zu zeichnen. Friedrich studiert die Bäume, den Greifswalder Bodden, den Blick in die Landschaft, die Tiere. Ich mag besonders gerne so ein Blatt. Da fängt er dann an, so Vögelchen drauf zu malen. Und da kann man sich schon vorstellen, dass sein Lehrer daneben sitzt und sagt, der Junge hat Talent, da müssen wir mal ran. So. Und insgesamt ist diese grafische Sammlung, haben wir die noch nie komplett ausgestellt. Das ist ja immer so mit den Arbeiten auf Papier, dass die so lichtempfindlich sind und man sie deshalb meistens im Depot hat und immer nur einzelne Blätter für Wochen ausstellt. Und wir haben nun von langer Hand vorbereitet, so vorbereitet, dass die Blätter jetzt eben wirklich einmal alle zusammen zu sehen sind und die sind alle dafür aufgearbeitet worden. Seine Heimatstadt Greifswald beeinflusst zwar sein Werk, aber selten verewigt Caspar David Friedrich sie direkt in großen Gemälden. Nur zwei sind bekannt. Berühmtes Beispiel: die Wiesen von Greifswald. Die Wiesen von Greifswald ist ein Gedächtnisbild. Es entsteht zwischen 1820 und 1822. Also zu einer Zeit, in der Friedrich längst in Dresden lebt. Doch den Originalschauplatz gibt es noch heute, vor den Toren Greifswalds. Wo der Maler einst mit dem Zeichenblock stand, befindet sich heute ein Aussichtspunkt des Caspar David Friedrich Bildwegs. Klar zu erkennen die Stadtsilhouette Greifswalds mit seinen drei Backsteinkirchen St. Marie, St. Nikolaus und St. Jakob. Im Vordergrund grüne Wiesen mit weidenden Tieren. Weniger bekannt ist ein Aquarell, das bereits früh in Greifswald entsteht. Wenn Sie jetzt auf dem Caspar-David-Friedrich-Bildweg unterwegs sind, werden Sie auch merken, welche Orte hier in der Stadt Ihnen interessiert haben. Was eine ganz große Ausnahme ist, ist das Marktplatz-Aquarell. Das ist so eine Darstellung, das ist ziemlich singulär oder eigentlich ist singulär in seinem Werk. Da hat er wirklich den Greifswalder Marktplatz seiner Zeit dargestellt und seine Familienangehörigen darauf gestellt. Und man kann jeden Kirchturm und jedes Haus genau identifizieren. Und wir denken, naja, dass er das halt für seine Familie gemalt hat. Das hat auch wirklich einen dokumentarischen Charakter und die wollten auch gerne, dass er jetzt mal zeigt, was er so kann. Und für die hat er das auch gemacht. Für seine Familie hat er so ein Bild gemalt, aber sein Leben lang nun solche Bilder über die Sofas der Familie zu haben, das wollte er nicht. Im heutigen Vorpommern weilt Friedrich immer wieder, besucht seine Geschwister und begibt sich auf ausgedehnte Wanderungen in das Greifswalder Umland und besucht von hier aus Rügen. Städte sind selten Motive seiner Werke. Er hat schon Stadtsilhouetten in seinen Bildern drin und das ist einmal die Wiesen vor Greifswald, das andere ist eben Neubrandenburg und da geht es aber im Grunde nicht so sehr um die dargestellte Stadt, sondern da ist die Stadt auch so ein Zufluchtsverheißungsort mit überlenkten Kirchtürmen, die in den Himmel hineingehen und so. Aber an Bauwerken hat er schon auch Interesse, also auch seine Ruinen sind ja nun auch echte Ruinen. Viel mehr als für Greifswald interessiert sich Friedrich für die Umgebung. Auf seinen Wanderungen trotzt er der klirrenden Kälte und legt auch im Winter viele Kilometer zu Fuß durch den Bodden und die einzigartige Natur rund um Greifswald zurück. Wandern bedeutet für Friedrich eine entschleunigte Naturerfahrung. Unterwegs skizziert er niedrige Horizonte, Wolken, aber auch Bäume, Steine, Äste und Blumen. So schafft er sich einen Fundus an Landschaftsszenarien und Details, aus dem er immer wieder und über lange Zeiträume schöpfen kann. Ich glaube, dass Friedrich-Bilder zu betrachten sowas Ähnliches ist, wie pilgernd durch die Natur zu gehen. Und es geht ihm wirklich um diese innere Zwiesprache oder um den Naturraum als den Raum, wo wir uns selber erleben und in Frage stellen. Zu Fuß gelangt Caspar David Friedrich auch zu einem seiner Lieblingsmotive. Die Ruine Eldena, circa 5 Kilometer östlich von Greifswald gelegen, ist von Greifswald aus wandernd in 1,5 Stunden zu erreichen. Hier sind wir ganz richtig. Hier sind wir an der Klosterruine Eldena, oder sogar in der Klosterruine Eldena angekommen. Und wir stehen jetzt im Ostflügel und schauen in Richtung Abgrenzungswand hin zum Chor der ehemaligen Klosterkirche. Da können wir auch gerne nochmal durchgehen, damit wir dann wirklich auch diese Friedrichblicke haben. Einmal in Richtung Westwerk, Westwerkfenster und einmal in Richtung Chor. Davon ist ja nicht mehr viel erhalten. Denn der Ostflügel war natürlich also auch immer nur Teil oder angegliedert an die Kirche und war dann nie Hauptmotiv bei Friedrich, sondern wirklich die Klosterkirche. Susanne Papenfuß begleitet gerne Kunstinteressierte nach Eldena. Zwischen den Überresten der Backsteinruine nisten Elstern. Die Umrisse der einst mächtigen Abtei lassen sich noch anhand der imposanten Pfeiler und Arkaden erkennen. Die Westwand des Mittelschiffs steht noch, ebenso das Querschiff. Die Zisterzienser schätzten den Ort wegen seiner günstigen Lage. Sie gründeten das Kloster 1199 ganz bewusst hier. Also es gibt gute Möglichkeiten, in Austausch zu treten, den Wasserweg nach Greifswald zu nutzen, also da, wo heute Greifswald ist, diesen Marktflecken. Das war ja zu der Zeit noch keine Stadt und auch noch nicht mal angedacht als Stadt, sondern es war der Marktflecken der Mönche. Darum also ein Handelsplatz der Mönche. Es gibt hier in der Nähe auch Salzsohlen, also man konnte Salz hier gewinnen, um auch den Hering einzulegen. Und es gab hier auf dem Gelände etliche Funktionsgebäude, Bäckerei, Brauerei. Also das gab es dann in den späteren Jahrhunderten auch. Und das war hier auch lange Zeit Getreidelager, ist das als Getreidelager benutzt worden. Zu Friedrichszeiten war auch dieses Gelände vermutlich Viehweide. Immer wieder ist Caspar David Friedrich hier hingewandert, hat das Gebäude gezeichnet und so die Ruinen berühmt gemacht. Die Ruinen, sie begeistern auch heute noch. Greifswalder picknicken im Sommer vor den Säulen und lauschen Jazzkonzerten. Wie früher ist Eldena wieder ein Ort des kulturellen Lebens. Ich glaube tatsächlich, dass das die Keimzelle der Stadt Greifswald ist. Denn mit der Urbanisierung von der Region durch die Mönche und eben diesem Handelsplatz im heutigen Markt von Greifswald war das einfach der Ursprung auch der Stadt. Und ich glaube, dieses Bewusstsein hat ihn auch hergezogen. Davon abgesehen, dass an sich Ruinen, das war auch schon vor Eldena so, dass Ruinen ein wichtiges Motiv waren in seinen Bildern. Ich glaube, was in der Romantik dann noch dazu kommt, ist so eine Art Geschichtsbewusstsein. Die Verbindung auch suchen mit diesem Erbe, und das bringt einfach auch Friedrich dazu, das in seinen Bildern zu inszenieren. Und wir haben wieder so schöne Geräusche hier. Es ist schön, wenn man einfach mal hier steht und in Ruhe ist. Die Klosterruine Eldena taucht wiederholt in Caspar David Friedrichs Gemälden auf. Im Ölgemälde Ruine Eldena, entstanden um 1825, ist sie von Bäumen und Sträuchern stark überwuchert. Davor steht eine Bauernkarte. In der Romantik erlebt die Architektur des Mittelalters eine Wiederentdeckung. Die Gotik wird gewissermaßen romantisch. Ruinen symbolisieren Vergänglichkeit, die Verbindung von irdischem und jenseitigem Dasein. Johannes Grave, Kurator und Kunsthistoriker. Friedrich selber steht ja mit seinem Werk am Beginn des 19. Jahrhunderts, und es gibt gute Gründe zu sagen, dass genau diese Zeit sowas wie der Beginn, die einsetzende Moderne ist. Und da könnte man Friedrichs Bilder als genuin romantische Bilder, als Teil einer umfassenderen Bewegung verstehen, die in gewisser Weise in der Frühphase der Moderne schon ihre erste eigene selbstkritische Reflexion vollzieht, die also in gewisser Weise nicht nur mit großer Begeisterung und Enthusiasmus in den Aufbruch einer neuen Zeit eben geht, sondern auch schon kritisch darüber nachdenkt, was verloren geht oder was vielleicht nochmal ganz neu zu denken ist. Das zeigt sich auch im Umgang mit den Fragmenten der Ruine Eldena. Caspar David Friedrich denkt sie neu, indem er sie in seinen späteren Gemälden auch in andere Gegenden außerhalb Vorpommerns montiert, etwa in einen Eichenwald, wie 1809, 1810 in das Gemälde Abtei im Eichwald oder auch 1830 ins Riesengebirge. Er hat sie benutzt, ja, um verschiedene Dinge zum Ausdruck zu bringen, unter anderem eben auch, ich sage mal ganz gern, zwei Lieblingsorte zusammenzubringen, also einmal die Klosterruine Eldena und einmal das Riesengebirge, denn auch dieser Besuch des Riesengebirges war ja, würde ich sagen, 1810 für ihn auch ein besonderes Erlebnis. Und das so spät, dann 1835, dann nochmal in einem Bild diese beiden Motive zusammenzuführen, nachdem er dann wirklich jahrzehntelang schon nicht mehr diese beiden Orte ausgesucht hat, das finde ich schon bemerkenswert, dass er das dann schafft. Und dann wird es ganz frei eigentlich zusammenkomponiert. Es gibt für beides eine Skizze, für die landschaftliche Situation und für die Klosterruine und sicherlich auch noch viel für kleinere Elemente in dem Bild. Und die setzt er dann einfach ganz frei zusammen. Aus unterschiedlichen Zeiten auch. Ich glaube, die Skizze von der Klosterruine stammt aus dem Jahr 1815. 1810 war er im Riesengebirge. Und dann hat das gepasst zu einem Bild, auch noch 20 Jahre später. Jetzt arbeite ich an einem großen Bilde. Schreibt Caspar David Friedrich in einem Brief über die Entstehung des Gemäldes Abtei im Eichwald, für das ebenfalls die Ruine von Eldena als Vorlage diente. Worin ich das Geheimnis des Grabes und der Zukunft darzustellen gedenke. Unter mit schneebedeckten Grabmälern und Grabhügeln stehen die Überreste einer gotischen Kirche, umgeben von uralten Eichen. Die Sonne ist untergegangen und in der Dämmerung leuchtet über den Trümmern stehend der Abendstern und des Mondes erstes Viertel. Dicker Nebel deckt die Erde und während man den oberen Teil des Gemäuers noch deutlich sieht, werden nach unten immer ungewisser und unbestimmter die Formen, bis endlich sich alles, je näher der Erde, im Nebel verliert. Die Eichen strecken nach oben die Arme aus dem Nebel, während sie unten schon ganz verschwunden. Auf den aufragenden Säumen der Gebirgszüge liegt noch das letzte Licht des Tages. In der Ferne leuchtet der klare Himmel, der alles Irdische in die Ferne rückt. In seinen Briefen betont Caspar David Friedrich, wie sehr ihn die Stimmung des Lichts und vor allem der Übergang von dunkel zu hell interessieren. Die mystisch, fast unheimlich wirkende Ruine in der Abenddämmerung, im Kontrast zum dunkel verhangenen Himmel und dem Lichtschimmer in der Ferne. Die Abtei im Eichwald gilt als ein Hauptbild der Romantik. Das Prinzip der Montage findet sich im ganzen Werk von Caspar David Friedrich. Nicht nur bei Kirchenruinen, sondern auch bei Landschaftselementen. Kunsthistoriker Johannes Grave. Und dann kann eben ein Felsgestein aus dem Harz plötzlich in die Alpen verrückt werden und die Ruine Eldena an der Ostsee wird dann in das Riesengebirge hineingesetzt. Und die Tatsache, dass sich Friedrich hier diese Freiheit nimmt, zeigt eben tatsächlich, dass es ihm nicht nur um Natur geht, sondern dass er hier als Mensch, als Künstler komponierend eingreifen kann und auch das ist ein Indiz dafür, dass es um das Verhältnis von Mensch und Natur geht. Und eine der Möglichkeiten, das dann weiterzudenken, ist tatsächlich danach zu fragen, inwiefern hier der Mensch etwas von seiner Religiosität erfährt oder auch in der Natur vermittelt. Wie die Elemente eines unvollständigen Puzzles verlegt Caspar David Friedrich die Ruine Eldena sogar nach Böhmen. 1830 bis 1834 entsteht das Gemälde Ruine Eldena im Riesengebirge. Darauf zu sehen, abgestorbene Äste, die neben der Kirchenruine Eldena in einen dunklen Nachthimmel ragen. Hinter einem Flechtzaun duckt sich ein schilfgedecktes Bauernhaus, vor dem zwei Männer ins Gespräch versunken stehen. Die Arbeit des Tages ist getan. Ein Pferd wird in die Scheune geführt, es wird abgesattelt und ausgespannt. Ein Nebeneffekt dieses Umgangs mit der Vergangenheit und ihren Bauten. Caspar David Friedrich wird unbeabsichtigt zum Konservator der Klosterruine. Viele Jahre dient Eldena als Steinbruch. Beinahe wäre die Ruine sogar ganz dem Erdboden gleichgemacht worden. Wäre da nicht Caspar David Friedrich gewesen? Seine Zeichnungen rückten die Überreste des Klosters ins Bewusstsein der Öffentlichkeit, sodass ab 1827 konservatorische Sicherungen durchgeführt wurden. Der preußische König Friedrich Wilhelm III. Hatte 1810 das heute berühmte Bild Caspar David Friedrichs Abtei im Eichwald erworben und bei einem Besuch um 1827 setzte er sich ebenfalls für den Erhalt der Ruine ein. So kommt es, dass sie heute noch so aussieht wie zu Zeiten des Malers, sagt Ruth Slenska. Diese Landschaften sind eben in der ganzen Welt über seine Bilder bekannt und deshalb ist auch das Bedürfnis, dass sie erhalten bleiben, mit durch diese Bilder eben zu einem ganz breiten Bedürfnis geworden. Thank you. Dass Caspar David Friedrich aber nicht nur Ruinen wie Versatzstücke in seine Gemälde montiert, sondern auch umgekehrt Kirchen in Ruinen verwandelt, lässt sich an der kleinsten Stadtkirche Greifswalds studieren. Susanne Papenfuß stoppt neben dem Chor von St. Jakobi. In Greifswald wird er liebevoll der kleine Jakob genannt. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Ort auch für Caspar David Friedrich. Denn das ist zwar die kleinste Kirche der Stadt und auch die, die am spätesten entstanden ist, aber die war für Friedrich wichtiges Bildmotiv. Hier sieht man ganz gut, da hat er sie von außen gezeichnet, also den Chor zuerst, dann den Kirchturm. Und das Bild, was verbrannt ist leider, was es heute nicht mehr gibt, aber immer noch als Schwarz-Weiß-Abbildung, Klosterfriedhof im Schnee, wo sich für mich eigentlich auch nochmal so eine Verbindung zu Eldena schaffen lässt, weil die Szenerie ist sehr, sehr ähnlich zur Abtei im Eichwald, wird manchmal auch verwechselt, aber es ist der Chor des kleinen Jakob, den er hier in Szene setzt. Und auch wirklich nur den Chor. Und er macht eben aus dieser Kirche eine Ruine. Das macht er auch nur mit diesem Bauwerk. Caspar David Friedrich hat die Kirche von innen und außen genau studiert und gezeichnet. Er setzt den Chor des kleinen Jakob in seinem Gemälde ganz neu in Szene. Im Vordergrund einer verschneiten Landschaft stehen karge Eichen neben windschiefen Kreuzen eines scheinbar verlassenen Friedhofs. Mönche ziehen in den ruinierten Chor des kleinen Jakob ein fensterloses Gerippe. Es erscheint grotesk, in dieser surreal anmutenden Atmosphäre einen Gottesdienst feiern zu wollen. Die Kirche St. Jakobi ist ein weiterer Originalschauplatz, den Caspar David Friedrich nicht als 1:1 Abbildung für seine Kunst verwendet. Auch hier nimmt er sich die künstlerische Freiheit, ein Motiv zu verändern und neu zu kombinieren. Anfang des 20. Jahrhunderts gilt das leider zerstörte Gemälde »Friedhof im Schnee« sogar als Inbegriff der deutschen Romantik. Paul Ortwin Rawe, ein Kunsthistoriker und damaliger Direktor der Nationalgalerie in Berlin, beschreibt es als ergreifend und urtümlich zugleich. Die Ruine einer gotischen Klosterkirche als ergreifendes Denkmal ehemaliger Glaubenstiefe. Noch leben Mönche, die ihren gestorbenen Gefährten zur letzten Ruhe geleiten. Und dies in einem Wald urtümlich kraftvoller Eichen. Der verschneite Boden mit den Gräbern, die Stämme mit den entlaubten, knorrigen Zweigen, der hochstrebende Bau, alles verbindet sich wie zu geheimnisvollem Choral und Orgelklang. Das ist auch ganz bemerkenswert, wird immer vermutet, dass das damit zusammenhängt, wie die Kirche auch in den Kriegszeiten, also in den Befreiungskriegen auch verwendet worden ist als Lager für alles Mögliche, als Feldbäckerei und so weiter. Also einfach missverwendet worden ist und Friedrich dann eben so weit gegangen ist, das eben auch in den Bildern so aufzunehmen, das als einfach zu dekonstruieren, also einfach zu ruinieren dieses Gebäude, um zu zeigen, so das geht nicht, ne? Das macht man nicht mit einem Kirchenbau. Könnte sein, das bleibt aber auch eine Vermutung. Aber ansonsten eine ähnliche Konstellation wie bei der Abtei im Eichwald, also auch diese Eichen, der Friedhof davor. Und das hat er eben auch mit diesem so wahrscheinlich auf den ersten Blick doch unscheinbaren Kirchengebäude gemacht. Die gotische Kirche St. Jakobi liegt nur einen Katzensprung vom Pommerschen Landesmuseum in Greifswald entfernt. Neben dem ikonischen Gemälde »Ruine Eldena im Riesengebirge« lassen sich dort eher privat wirkende Gemälde von Caspar David Friedrich entdecken. Ruth Slenska, Direktorin des Pommerschen Landesmuseums, kümmert sich um das Erbe des Künstlers in seiner Geburtsstadt. Dazu gehören mehr als 60 Zeichnungen und 6 Gemälde. Wie alle Leinwandmalereien von Caspar David Friedrich sind auch die des Pommerschen Landesmuseums nicht signiert. Friedrich hat seine Bilder nicht signiert. Das ist auch rätselhaft, bleibt auch rätselhaft. Er war sicherlich der Überzeugung, dass man seine Bilder auch erkennt. Aber vielleicht ging es ihm auch gar nicht so darum. Er hatte keine eigenen Äußerungen dazu. Wir haben ja keine wirklichen Zeugnisse. Und weil er seine Bilder nicht signiert, können wir sie ja auch immer so schwer datieren. Was er signiert und datiert, sind seine Skizzen. Also bei den Skizzen schreibt er immer genau, wann er das gezeichnet hat. Deshalb können wir auch seine Fußmärsche immer so tagesgenau nachvollziehen. Aber bei seinen Bildern eben nicht. Deshalb sind auch so viele Datierungen so ungewiss, weil wir sie mit Skizzen verbinden können. Aber er hat seine Skizzen immer auch für Bilder für 10 Jahre später auch verwendet. Also deshalb sind alle diese Datierungen, auch übrigens von den Kreidefelsen, wissen wir auch nicht, wann die wirklich entstanden sind. Bis heute sind die Zuschreibungen daher oftmals nur ungefähre Angaben. Selbst ausgewiesene Kenner des Romantikers können nur vermuten, wann genau die Bilder entstanden sind. Warum aber verzichtete Caspar David Friedrich darauf, sich durch seine Unterschrift und eine Jahreszahl zu verewigen? Naja, also es ist sicher auch in seiner Persönlichkeit begründet. Er hat das offenbar nicht wichtig gefunden, sich als Künstlerperson in Form von einer Signatur hier zu verewigen. Also es gehört sicherlich auch zu seiner großen Unabhängigkeit, die er sein Leben lang bewahrt hat, dass er eben auch nicht einen bestehenden Markt bedient hat, sondern seiner Idee weiter treu geblieben ist, sich selbst treu geblieben ist. So hatte er es auch nicht nötig, mit seinem Namen auf den Bildern für sich zu werben. Neben dem ikonischen Gemälde »Ruine Eldena im Riesengebirge« lassen sich im Pommerschen Landesmuseum eher private Interieurszenen des Romantikers entdecken. Sie haben wie durch ein Wunder den Brand des Geburtshauses 1901 in Greifswald überlebt. Ich finde bei dem Bild hier links ganz besonders, dass das ein Fensterbild ist, wo es Innenlicht ist und außen dunkel ist. Ein kleines Gemälde aus dem Jahr 1825 im Pommerschen Landesmuseum zeigt eine Frau in einem Kleid mit Schürze, die eine Treppe heraufsteigt, einem Licht entgegen, dessen Quelle nicht zu sehen ist. Ein Glanz beleuchtet ihr Gesicht. Wir sehen ihr dabei zu, so als würden wir am dunklen unteren Ende der Treppe stehen. Hält sie eine Kerze, die sie angezündet hat? Warm beleuchtet ihr Schein die Wand mit Gardine und Dielenboden. Über der Frau taucht aus der Dunkelheit ein Fensterkreuz auf, das in Friedrichs Gemälden häufig als religiöses Symbol zu lesen ist. In diesen Gemälden voller Licht und Schatten drückt Caspar David Friedrich eigene Glaubenserfahrungen aus und will damit entsprechende religiöse Gefühle bei den Betrachtern wecken. Schließe dein leibliches Auge, damit du mit den geistigen Augen zuerst siehst dein Bild. Dann fördere zutage, was du im Dunkeln gesehen, dass es zurückwirke auf andere, von außen nach innen. Beide Gemälde schenkt Caspar David Friedrich dem Bruder, der in Greifswald im väterlichen Geschäft als Kerzenmacher weiterarbeitet. Für Ruth Slenska geht es in diesen Gemälden nicht um das Dokumentarische der Alltagsszenen. Man bekommt gar nicht so eine klare Vorstellung von den Räumen, die hier dargestellt sind. Also ob bei diesem Bild mit dem Leuchter, ob da jetzt die am Kopf von der Treppe steht oder ob das Licht da in dem Raum auf der anderen Seite dieser Türschwelle, ob das eigentlich nur von ihrem Leuchter ausgeht oder ob da noch was anderes ist und so. Also all diese Dinge und wie eigentlich dieser Raum im Einzelnen ist, das kriegt man gar nicht direkt mit. Darum geht es ihm offenbar nicht. Beide Gemälde wurden nach dem Brand aufwendig restauriert. Das sind wirklich ja die einzigen Interieurbilder, die wir von Friedrich haben. Und die sind im Feuer gewesen. Sie sind dann restauriert worden. Aber man sieht das, dass sie Schaden genommen haben. Greifswald erscheint als ein Motivreservoir, gleichsam wie ein malerisches Gepäck von Caspar David Friedrich, das er immer wieder vor seinem inneren Auge erstehen lässt. Für Susanne Papenfuß gehört dazu auch die Lichtstimmung des Himmels über Greifswald. Es gibt hier so oft Momente, wo wir sagen, ach guck mal, da ist wieder der Friedrichshimmel. Und hier begreift man eigentlich auch, dass das nicht ausgedacht ist. Also das ist einfach gesehen, aufgenommen, sehr gut memoriert. Das ist immer das, was ich auch bei Friedrich sage. Der geht natürlich mit Zeichnungen nach Hause. Der geht nicht mit Farbfotografien nach Hause, sondern mit Zeichnungen. Und trotzdem ist er dann in der Lage, in seinem Atelier in Dresden diese Himmel, diese Vorpommerschen Himmel einfach hier wieder auf die Leinwand zu zaubern. Das ist wirklich phänomenal. Thank you. Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio. 1 Uhr, die Nachrichten. In der Debatte über die Migrationspolitik hat Bayerns Innenminister Herrmann die bisherigen Vorschläge der Bundesregierung als nicht ausreichend bezeichnet. Die irreguläre Migration in der EU und nach Deutschland müsse begrenzt werden, sagte der CSU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und dazu schweige das vorgelegte Paket völlig. Herrmann betonte, seine Landesregierung fordere etwa Zurückweisungen an EU-Binnengrenzen, auch bei einem Asylgesuch. Am Dienstag sollen Bund und Länder über weitere Maßnahmen beraten. Caritas-Präsidentin Wetzkop-Deffer warnte in demselben Medium vor einer Verunsicherung von Geflüchteten. Man höre aus den hauseigenen Migrationsdiensten, die Schutzbedürftigen fühlten sich retraumatisiert, fürchteten sich vor Diskriminierung sowie vor religiös und rassistisch motivierter Gewalt in Deutschland. Im Gazastreifen sind beim Beschuss eines Hilfstransports durch die israelische Armee 4 Männer getötet worden. Das teilte die US-Hilfsorganisation ANERA mit. Demnach ereignete sich der Zwischenfall am Grenzübergang Kerem Shalom. Dort hätten sich 4 Männer angeboten, den Transport sicher bis zum Ziel zu bringen und ein Fahrzeug an der Spitze des Konvois übernommen. Das israelische Militär erklärte, die Anwesenheit der bewaffneten Männer sei nicht mit den Behörden koordiniert gewesen. Erst am Freitag war ein Fahrzeug des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen im Gazastreifen von israelischen Soldaten beschossen worden. Derweil wurden im Westjordanland nach Angaben der israelischen Streitkräfte seit Beginn der Militäraktion am Mittwoch 20 militante Palästinenser getötet. 17 Personen, die mit terroristischen Aktivitäten in Verbindung gebracht würden, seien festgenommen worden, hieß es. Die Bundeswehr hat ihren Einsatz im westafrikanischen Niger nach 8 Jahren beendet und den Lufttransportstützpunkt in Niamey geräumt. Eine Maschine mit den 60 letzten deutschen Soldaten landete am Abend auf dem Flieger Horst im niedersächsischen Wunsdorf. Auf dem Stützpunkt am Rande der nigerischen Hauptstadt waren bis zu 120 Bundeswehrsoldaten stationiert. Er diente als logistisches Drehkreuz für den UNO-Friedenseinsatz in MINUSMA in Mali. Der Ende des vergangenen Jahres nach Aufforderung durch die Militärregierung beendet worden war. Es war die letzte Basis der Bundeswehr in Westafrika. Niger galt lange als letzter Partner Europas und der USA in der Sahelzone im Kampf gegen Terrorismus, bis vor einem Jahr auch dort das Militär die Macht übernahm. Seit einigen Monaten ist russisches Militärpersonal im Land. Nach dem Untergang einer Luxusjacht vor Sizilien mit 7 Todesopfern weitet die italienische Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen aus. Es werde gegen 2 weitere Mitglieder der Besatzung ermittelt, teilte ihr Anwalt mit. Gegen den neuseeländischen Kapitän der Yacht wurde bereits ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Verdachtes der fahrlässigen Tötung. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Yacht vor knapp 2 Wochen vor der italienischen Insel in einen Sturm geraten. Sie sank binnen weniger Minuten. Unter den Toten sind der britische Milliardär Lynch und dessen 18-jährige Tochter. Mit Ausnahme des Schiffskochs überlebte die gesamte Crew. Im nordrhein-westfälischen Siegen hat eine Frau in einem Bus mit einem Messer auf Fahrgäste eingestochen und 5 Menschen verletzt, 3 von ihnen lebensbedrohlich. Die Polizei teilte mit, eine 32-Jährige sei festgenommen worden, sie sei polizeibekannt, auch gebe es keine Erkenntnisse über einen terroristischen Bezug. Nach Informationen der deutschen Presseagentur gibt es Hinweise auf eine psychische Erkrankung der Frau. Der Bus war unterwegs zu einem Stadtfest. Ein Sprecher der Verkehrsbetriebe sagte der Siegener Zeitung, der Fahrer habe den Bus sofort nach dem ersten Tumult angehalten und alle Türen geöffnet. Dies habe den mindestens 40 weiteren Fahrgästen eine schnelle Flucht ermöglicht. Die Kreispolizei Siegen-Wittgenstein appellierte an die Bürger, in sozialen Netzwerken oder auf anderen Kanälen keine Falschmeldungen zu verbreiten. Das Wetter. Nachts bewölkt, teils klar mit einzelnen Nebelfeldern. In einem Streifen von der Mitte bis in den Osten stark bewölkt und nachlassende Niederschläge. Tiefstwerte 18 bis 6 Grad. Am Tage in der Nordhälfte gebietsweise stark bewölkt, in der Südhälfte heiter oder sonnig. Temperaturen im Norden 20 bis 24, in der Mitte bis 30 und im Süden bis 34 Grad. Am Sonntag längere sonnige Abschnitte, gebietsweise auch durchziehende Wolkenfelder im Süden, zunehmende Bewölkung, im Tagesverlauf Schauer und Gewitter bis 33 Grad. Das waren die Nachrichten. Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Heute der Mystiker mit dem Pinsel, eine lange Nacht über Caspar David Friedrich von Susanne Lührweg und Sabine Oelze. Caspar David Friedrich wohnt nur die ersten 20 Jahre seines Lebens in Greifswald. Um sich als Künstler weiterzubilden, verlässt er seine Heimatstadt. 1794 zieht er nach Kopenhagen, um dort an der Königlichen Kunstakademie zu studieren. Noch einmal Ruth Slenska, Direktorin des Pommerschen Landesmuseums. Dann gab es diese Möglichkeit des kostenfreien Universitätsbesuchs in Kopenhagen. Und Kopenhagen war ohnehin ein Mekka für die Landschaftsmalerei. In Kopenhagen setzte seine Landschaftsstudien und seine stundenlangen Wanderungen in der Natur fort. Die Königliche Kunstakademie ist Vorreiter in der aufkommenden Landschaftskunst, was Caspar David Friedrich gefallen haben dürfte. Außerdem gibt es zwischen Kopenhagen und Greifswald im späten 18. Jahrhundert einen regen Seehandel und gute Schiffsverbindungen. Kopenhagens Akademie gilt zu der Zeit als liberalste in Europa. Auch ausländische Studierende werden dort aufgenommen und mit Preisen ausgezeichnet. Aus ganz Europa sind die Leute dahin gezogen, aber es lag eben auch relativ nah von hier aus. Und darauf hat er sich natürlich vorbereitet. Und in Kopenhagen hat er dann natürlich auch andere Mitstreiter noch kennengelernt und Einflüsse bekommen. Und ich finde das auch immer so faszinierend, dass das so lang ging mit dieser Ausbildung, dass er in dieser ganzen Zeit überhaupt noch nie mit Öl gemalt hat, sondern dass er wirklich da jahrelang diesen akademischen Zeichenunterricht hatte, der also ganz klassisch Schritt für Schritt erst Abzeichnen von Gipsen, dann Aktzeichen. Nee, das Aktzeichen ist ja das allerletzte. Also in diesen Stufen so langsam voranging. Fast 4 Jahre lang studiert Caspar David Friedrich im damals noch schmutzigen und düsteren Kopenhagen. Die Königliche Kunstakademie wird zunächst von dem Bildhauer Johannes Wiederwelt, später von dem heute vor allem für seine Porträts und Landschaften bekannten Maler Jens Juhl geleitet. Er und der charismatische Nicolas Abildgaon unterrichten Friedrich. Abildgaon war ein Anhänger der Französischen Revolution und kritisierte den dänischen Staat. Abildgaon interessiert sich für altnordische Themen. Er soll Friedrich auch auf die damals beliebte Ossian-Sage hingewiesen haben, die in einem unbekannten Land voller Mythen spielt. Welcher seiner Lehrer ihn aber wann genau und wie lange unterrichtet, ist nicht überliefert. Sicher ist jedoch, dass Caspar David Friedrich in Kopenhagen wichtige Impulse für die genaue Betrachtung der Natur erhält. Es wurde viel Wert auf Zeichenkurse gelegt, die von verschiedenen Professoren jeweils einen Monat lang gegeben wurden. Und wir wissen, dass niemand eine rückwärtsgewandte Ausbildungsstruktur haben wollte und dass der Begriff italienischer Lehrling vermieden wurde. Man wollte keine Lehrlinge, man wollte ausbilden und verwendete stattdessen das Wort Eleven. In diesem Sinne gibt jeder Professor einen Monat lang Zeichenunterricht. Und dann hat jeder Student verschiedene Professoren, um sich einen Eindruck zu verschaffen und sich für einen Professor zu entscheiden, bei dem er dann seine Ausbildung fortsetzen möchte. Er hat also wahrscheinlich viele verschiedene Professoren kennengelernt, vor allem zu Beginn seines Studiums. Erzählt Bent Peterson, der heutige Direktor der Königlichen Akademie der Künste. Eine in Kopenhagen populäre Theorie der Gartenkunst, die vom Königlichen Justizrat verfasst wurde, beeinflusst damals die Landschaftskunst nachhaltig. Sie bietet eine weitreichende Orientierung, die viele Künstler schätzen. Doch Caspar David Friedrich fühlt sich in seinen Möglichkeiten eingeschränkt. Nicht alles lässt sich lehren, nicht alles erlernen und durch bloßes totes Einüben erlangen. Denn was eigentlich rein geistiger Natur in der Kunst genannt werden kann, liegt über die engen Schranken des Handwerks hinaus. Darum, ihr Lehrer der Kunst, die ihr euch dünket so viel mit eurem Wissen und Können, hütet euch sehr, dass ihr nicht einem jeden tyrannisch aufbürdet eure Lehren und Regeln. Denn dadurch könnt ihr leichtlich zerknicken die zarten Blumen, zerstören den Tempel der Eigentümlichkeit, ohne den der Mensch nicht Großes vermag. Die Amtssprache in Kopenhagen ist Deutsch. Und auch der dänische König Christian der Siebte hat deutsches Blut in seinen Adern. Sein Adelsgeschlecht geht auf das Haus Oldenburg zurück. Doch es sind politisch schwierige Zeiten, in die Caspar David Friedrich gerät. Dänemark ist kein Doppelkönigreich mehr. Norwegen muss an Schweden abgetreten werden. Die Wirtschaft liegt am Boden. Die königliche Schatzkammer ist leer. Und dann brennt 1795, ein Jahr nach Friedrichs Ankunft, auch noch die Stadt fast vollständig ab. Der König gilt als unzurechnungsfähig. Sein Vertrauter, der deutsche Arzt Johann Friedrich Strüensee, erhält weitreichende Vollmachten und erlässt zahlreiche Neuerungen, darunter die Pressefreiheit. An der Königlichen Akademie der Künste ist von den Reformen jedoch zunächst wenig zu spüren. Die Ausbildung war klassisch französisch. Die Schüler zeichneten nach Gips. Wir haben noch eine Gipssammlung aus dieser Zeit im Haus. Erst danach wurde mit lebenden Modellen gearbeitet. Wenn sie in der Lage waren, ein Modell zu zeichnen, war der nächste Schritt, Skulpturen zu fertigen. Das war eine sehr klassische französische Ausbildung, die damals die Grundvoraussetzung für eine künstlerische Ausbildung war. Der Unterricht findet immer am späten Nachmittag statt. Die Lernsituation in jenen Jahren ist bislang nur wenig dokumentiert. Aber Gemälde aus der Zeit zeigen rund 20 Studenten in einem Klassenraum, die den Ausführungen eines Professors lauschen und zeichnen lernen. Dass es trotz aller Konkurrenz auch enge Freundschaften gibt, zeigt ein Eintrag in das Stammbuch eines unbekannten Kommilitonen, den Caspar David Friedrich 2 Jahre nach seinem Studienbeginn verfasst. Nie muss ein Unfall dich zur Schwermut, nie ein Glück zum Taumel bringen. Eine Träne sei höchstens für dieses, ein Lächeln für jenes. Denn beides gleicht sich an Wankelmut. An der Kopenhagener Kunstakademie lernen die Schüler auch das Freihandzeichnen, und zwar am lebenden Modell. Weibliche Modelle gibt es zur Zeit Caspar David Friedrichs noch nicht. Sie sind erst ab 1822 erlaubt. Nach dem Wechsel in die Gipsklasse 1796 steht Zeichnen nach Abgüssen antiker Skulpturen auf dem Lehrplan. Kaum ein Zeugnis dieser Zeit hat sich erhalten. Vieles ist in den Wirren der Weltpolitik verloren gegangen. Nur 3 Zeichnungen befinden sich in der königlichen Sammlung. Vermutlich entstanden sie auf seinen Spaziergängen rund um die dänische Hauptstadt. Denn Caspar David Friedrich nutzt die freien Vormittage für Wanderungen. Eine seiner Expeditionen führt Caspar David Friedrich auch zum Schloss Frederiksdal, einer Sommerresidenz vor den Toren der Stadt. Im großzügigen Park steht ein Brunnen, die Luisenquelle, die 1791 zu Ehren von Christina Luise von Warnstedt, einer Schwester der Besitzerin von Frederiksdal, angelegt wurde. Ein Ort, der die Ideale der englischen Gartenkunst widerspiegelt. Caspar David Friedrich entwickelt eine völlig neue Vorstellung vom Denkmal. Er entwirft für sein Aquarell kein hochherrschaftliches Bauwerk, sondern eines, das sich der Natur anpasst, sich erfasst, unterordnet. Und schon an dieser Arbeit kann man erkennen, wie er sich von seinem Professor unterscheidet, der das gleiche Motiv einige Jahre zuvor gemalt hat. Denn sein Lehrer Jens Juhl malt es fast wie eine römische Piazza, wie einen sozialen Ort, einen kulturellen und gesellschaftlichen Treffpunkt. Und die Natur ist wie ein Park, sie ist sehr gepflegt. Friedrich malt das gleiche Motiv, als ob dieses Denkmal bereits im Verfall begriffen wäre, von der Natur aufgesogen. Die Inschrift scheint mit der Vegetation, die das Denkmal umgibt, zu verschmelzen, ein Teil von ihr zu werden. Der Zaun im Hintergrund ist zerbrochen. Friedrich drückt damit seine Vision von einem Menschen aus, der im Verhältnis zur Natur klein und unbedeutend ist. Ein ganz anderes Konzept als das seines Lehrers. Sagt Lilian Monk-Rössing. Die dänische Professorin für Kulturwissenschaft ist Autorin des Buches »Friedrichs Farben«. Nicht nur die Luisenquelle sei auf einer seiner Wanderungen rund um Kopenhagen entstanden, erzählt Rössing. You can see motives like traveling into his work, like man sieht deutlich, wie gewisse Motive in seinem Werk immer wieder auftauchen. Zum Beispiel malt er eine Kirche in einem Vorort von Kopenhagen. Und 10 Jahre später verwendet er diese gotische Kirche in einem Gemälde wieder, wo sie inmitten eines Waldes steht und ein brennendes Haus überragt. Ich glaube, dass sein romantischer Blick auf die Natur in seiner Kopenhagener Zeit entstanden ist. Bemerkenswert finde ich aber auch, dass er aus diesen Jahren 2 zentrale Werkzeuge der Zeichenkunst mit nach Dresden nimmt: sein Dreieck und sein Lineal. Und immer wieder findet sich unter den Farbschichten eine architektonische Grundzeichnung. Die mathematische Präzision, die Exaktheit des Bildaufbaus, die Kompositionslehre des goldenen Schnitts, die sein gesamtes Werk durchzieht, erlernt Friedrich bereits in Kopenhagen, glaubt Rössing. Auch später in Dresden arbeitet er in einem äußerst aufgeräumten Atelier. Lineal und Zirkel hängen an der Wand, wie ein von seinem Künstlerfreund Georg Friedrich Kersting gemaltes Bild aus dem Atelier Caspar David Friedrichs zeigt. You see on the wall he has a triangle and auf dem Bild seines Ateliers sieht man ein Dreieck und ein Lineal an der Wand. Das waren also die Werkzeuge, die man damals an der Königlichen Kunstakademie in Kopenhagen benutzte. Denn dort lernte man nicht das Malen, sondern das Zeichnen. Fast wie ein Architekt. Und dass Friedrich das beherrscht, sieht man zum Beispiel an seinem Gemälde Mönch am Meer, das von einer Art nebliger, graublauer Farbstimmung beherrscht wird. Aber die Restaurierung hat gezeigt, dass Friedrich unter dieser Farbschicht in seiner Vorzeichnung sehr akribisch 2 Schiffe entworfen hatte. Ganz so, wie er es in Kopenhagen gelernt hatte. Ich denke also, dass er die Zeichenkunst aus seiner Studienzeit in Kopenhagen mitgenommen hat. Aber dann ist es natürlich auch bezeichnend, dass er sie in dem Moment übermalt, in dem er Ölfarben verwendet. Lilian Monk-Rössings Buch ist das einzige, das zum 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich in Dänemark erscheint. Ein überraschendes Desinteresse, das sich vielleicht aus den historischen Umständen erklären lässt. Denn vom deutsch-dänischen Konflikt um Schleswig-Holstein 1848 bis zum deutsch-dänischen Krieg 1864, in dem Dänemark große Teile seines Reiches an Österreich und Preußen abtreten muss, werden aus einstigen Freunden Feinde. Deutsch verschwindet als Amtssprache. Und nach dem Zweiten Weltkrieg will man mit dem einst geliebten Nachbarn erst recht nichts mehr zu tun haben. Doch zu Friedrichs Studienzeit sind die deutsch-dänischen Beziehungen noch intakt. Viele Künstler, darunter auch Philipp Otto Runge, mit dem sich Friedrich in Kopenhagen enger anfreundet, studieren in der dänischen Hauptstadt. Sie treffen sich allerdings nur kurz in Kopenhagen. Auch den norwegischen Maler Johan Christian Dahl lernt Friedrich erst in seinen Dresdner Jahren näher kennen. Die Seelenverwandtschaft von Friedrich und Dahl zeigt sich deutlich in ihren Gemälden. Beide stellen die Erhabenheit der Natur dar und lassen den Menschen als Nebenfigur in einem übergeordneten Ganzen erscheinen. Unterschiede und Gemeinsamkeiten lassen sich in einem Saal im Staatlichen Kunstmuseum in Kopenhagen beobachten, in dem ein einziges Gemälde von Caspar David Friedrich inmitten zahlreicher Werke seiner Zeitgenossen hängt. Besonders die Nähe zu seinem Freund Dahl ist offensichtlich. Peder Nørgaard Larsen, Chefkurator der Dänischen Nationalgalerie in Kopenhagen. You can see to the left, there is a painting by the Norwegian artist Johan Christian Dahl. Auf der linken Seite sehen Sie ein Gemälde des norwegischen Künstlers Johan Christian Dahl. Das ist eine Version eines Schiffswracks. Die andere hängt in Bergen. Dahl hat sie gemalt, als er in Dresden ankam. Und dann hat er dieses Gemälde von Friedrich in dessen Atelier gesehen. Und wenn man sich die Komposition von diesem Bild anschaut, ist es fast die gleiche. Auch diese stürmische Wetter auf See ist ziemlich ähnlich. Was wir zeigen möchten, ist die enge Beziehung zwischen Dahl und Friedrich, denn Dahl ist ein großer Maler. In unserer Sammlung haben wir etwa 30 Gemälde von dem norwegischen Maler. Und wenn man sich hier umschaut, dann ist fast alles von Dahl. Und diese Verbindung zur deutschen Romantik und insbesondere zu Friedrich hat uns tatsächlich gefehlt. Es war also wirklich eine große Sache für uns, dass wir es geschafft haben, es zu erwerben. Und natürlich würden wir gerne mehr Werke von Friedrich haben, aber das ist unrealistisch. Die Preise für seine Werke sind astronomisch. Auch dieses hier war sehr teuer. Erst 2016 erwerben die Dänen ihr erstes und bisher einziges Gemälde von Caspar David Friedrich, Nach dem Sturm. Peder Nørgaard Larsen ist sichtlich stolz auf diesen Ankauf, wie er bei einem Rundgang durch die dänische Kunstsammlung erzählt. Das Gemälde aus dem Jahr 1817 zeigt ein Schiffswrack, das den Gewalten des Meeres ausgeliefert ist. Der Sturm ist vorbei, der Mast ist gebrochen. Das aufgewühlte Wasser hat das Schiff gegen die Felsen gedrückt. Am Himmel zeigen sich zwar schon wieder vereinzelte helle Flecken, aber insgesamt ist die Stimmung eher düster. Fast meint man darin, einen Vorläufer von Friedrichs ikonischem Werk »Das Eismeer« zu sehen, das nur wenige Jahre später, 1823, entsteht und ebenfalls einen zerschmetterten Schiffsrumpf zeigt. Das Gemälde Nach dem Sturm hat einen prominenten Platz im größten und wichtigsten Kunstmuseum Dänemarks. Es hängt in einem Saal, der ausschließlich dem Einfluss Caspar David Friedrichs auf die Maler des goldenen Zeitalters in Kopenhagen gewidmet ist. Wenn man sich die Überschrift ansieht, heißt es Caspar David Friedrich und die Landschaft der Romantik. Das liegt daran, dass es für uns an der Dänischen Nationalgalerie wichtig ist, auch von dieser romantischen Tradition in der dänischen Kunst zu erzählen, weil sie in der Kunstgeschichte nicht so gut erforscht ist. Denn die dänische Kunstgeschichte war lange sehr darauf bedacht, eine dänische, eine nationale Kunstgeschichte zu etablieren. Und die Probleme mit Deutschland in den Jahren 48, 64 und danach haben es sehr schwierig gemacht. Es gab also eine Tendenz, die dänische Kunst sehr nah an der französischen Kunst zu erzählen. Wir schauten also immer auf den französischen Impressionismus, den französischen Naturalismus, auf alles Französische. So haben wir die deutsche Verbindung vergessen. Dabei ist die wirklich stark. Wenn man um 1800 nach Dänemark kam, dann war die deutsche Kultur die dominante Kultur. Aber nach 1948 ist sie nicht mehr so dominant. Wir möchten diese Geschichte über den deutschen Einfluss erzählen. Und darum geht es in diesem Raum. Und wir überlegen nun, in den nächsten Jahren eine neue Hängung der Sammlung vorzunehmen. Auch wenn die politischen Verhältnisse die Abneigung gegen alles Deutsche und damit auch gegen Künstler wie Caspar David Friedrich vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg verstärken, sei heute ein Umdenken im Gange. Und wir bemühen uns gerade sehr, diese Geschichte herauszuarbeiten und ihr einen größeren Einfluss in unserer Sammlung zu geben. Das ist auch möglich, denn wir haben die entsprechenden Bilder. Allerdings sind sie derzeit im Lager. Wir haben ein Gemälde von Kersting als Leihgabe vom Dänischen Nationalmuseum. Und wir haben eine Menge anderer Künstler, die dieses Narrativ untermauern. Wir würden also gerne eine Hängung machen, die zwei Linien verfolgt. Einmal die französische Linie, denn die ist auch wichtig. Und auf der anderen Seite die deutsche. Darüber denken wir im Moment nach. Und deshalb sieht der Raum hier so aus. Es gibt auch noch ein paar andere Künstler hier, die auch in Dresden waren und sich mit Friedrich getroffen haben. Aber sie sind irgendwie aus der dänischen Kunstgeschichte herausgeschrieben worden. Aber jetzt versuchen wir, sie wieder in die Geschichte der dänischen Kunst einzubeziehen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir dieses Werk haben, weil es das Schlüsselwerk in dieser Geschichte sein wird. Ein einziges Gemälde von Caspar David Friedrich ist laut Peder Nørgaard Larsen in der Lage, die dänische Kunstgeschichte neu zu ordnen. Umso bedauerlicher, dass so wenige Arbeiten aus der Zeit in Kopenhagen erhalten sind. Sicher liegt es auch daran, dass Caspar David Friedrich die erstbeste Gelegenheit nutzt, um seine Studien zu beenden und nach Dresden zu gehen. Er will weg, so Akademiedirektor Bent Peterson. Ich glaube, die Gerüchte besagen, dass er es hasste, in Kopenhagen zu sein. Das ist das Gerücht, das ich gehört habe, als ich hier studiert habe. Er war eigentlich überhaupt nicht gern in Kopenhagen. Das Studium in Kopenhagen aber nicht ohne Folgen bleibt, zeigen spätere Kontakte zu Kommilitonen wie Johann Christian Dahl und Johann Ludwig Lund, der ihn Ende 1799 auf der Rückreise aus Italien für mehrere Monate in Dresden besucht und mit dem er eine rege Korrespondenz führt. In einem der Briefe erklärt Friedrich seinem Freund, warum er es vorzieht, nicht wie viele andere Maler seiner Zeit nach Rom zu reisen. Lieber Lund, Dank für die freundliche Einladung, nach Rom zu kommen. Aber ich gestehe frei, dass mein Sinn nie dahin trachtet. Aber jetzt, da ich einige der Zeichenbücher des Herrn Faber durchblättert, bin ich fast anders Sinnes worden. Ich kann es jetzt schon denken, nach Rom zu reisen und dort zu leben. Aber den Gedanken von da wieder zurück nach Norden könnte ich nicht ohne Schaudern denken. Das hieße nach meiner Vorstellung so viel, als sich selbst lebendig begraben. Stille zu stehen, lasse ich mir gefallen, ohne Murren, wenn es das Schicksal so will. Aber rückwärts gehen ist meiner Natur zuwider. Dagegen empört sich mein ganzes Wesen. Rom, das ist einerseits für Caspar David Friedrich eine rückwärtsgewandte Modeerscheinung, andererseits eine Abkehr von den Wurzeln, sowie ein Schmücken mit fremdem Bildvokabular. Er schreibt: Wozu sollen wir immer Fremde nachahmen, als ob wir Griechen oder Römer wären? Lasst uns unsere Menschen nach unserer Gestalt malen, ohne poetische Farben aus einem fremden Himmelsstriche zu holen. Er ist nicht aufgegangen in Künstlerszenen, die sich eben gelöst haben von ihrer Herkunft. Also er ist halt auch nicht nach Italien gegangen, sondern er hat diese Erdung behalten. Caspar David Friedrich zieht es stattdessen vor, immer wieder nach Rügen zu reisen, was seiner Sehnsucht nach Weite und neuen Seeerlebnissen eher entspricht. So besucht er 1801 auf einer Reise nach Greifswald und Neubrandenburg wieder die Ostseeinsel. Friedrich fertigt Skizzen der Meeres- und Küstenlandschaft an, aus denen später Aquarelle entstehen. Bei seinen Freunden wie Runge, Kosegarten und Quistorp kommen die kleinen Werke so gut an, dass sie sie kaufen. Rügen ist Friedrichs Rom. Susanne Papenfuß, Kunsthistorikerin aus Greifswald. Also wir sagen immer 7 Rügenreisen, das sind immer die Reisen, die auch bis Rügen weitergehen. Klar, das war immer auch eine Zeichenreise, ne? Jede Reise. Auch seine Hochzeitsreise war dann letzten Endes eine Zeichenreise. Also was wichtig immer war, dass Motive mit nach Hause kommen, um die dann wirklich in den Bildern weiter zu verarbeiten. Angekommen hält er die Boddenlandschaft, die Felsenerhebungen, das Meer mit dem Stift fest. Er studiert den Kontrast zwischen Ufer und Meer. Nach einem Inselaufenthalt entsteht auf Friedrichs ikonisches Bild Kreidefelsen auf Rügen. Es gehört zu einer Reihe von Kompositionen, die sich mit der Gegenwirkung von Nah- und Fernsicht beschäftigen. So bringt er in dem Bild Gegenwart und Zukunft, Diesseits und Jenseits in einen Dialog. Das Gemälde zeigt eine Steilküste an der Ostsee mit bizarren, grellweißen Felsen im Vordergrund. Die Äste zweier Buchen berühren sich am oberen Bildrand. 3 Städter, eine Frau im roten Kleid und 2 Männer in dunklen Anzügen stehen am Rand einer Klippe. In der Ferne, geradezu sogartig, geht der Blick aufs Meer, gestaffelt von einem kleineren und einem größeren Boot mit weißen Segeln. Die beiden Männer und die Frau sind von hinten zu sehen. Ihre elegante Kleidung wirkt seltsam fehl am Platz. Rutzlenska. Also es ist bestimmt dieser beängstigende Abgrund und die große Weite, die da auch in den Figuren dargestellt ist und die Frau im roten Kleid, die mehr interessiert, die den Abgrund zeigt und so eine Zwischenrolle einnimmt. Das sind bestimmt auch unterschiedliche Begegnungen mit dieser Natur, die auf 3 Menschen aufgeteilt sind, aber die eigentlich man alle 3 auch in sich hat, wenn man da hintritt. Also es ist schon das, was er da festhält, auch wenn man diesen Blick nicht 1:1 erleben kann, die Stimmung wohl. Und es ist auch immer noch so, dass wenn man da so aus diesem Wald tritt und sich das so öffnet in so eine unendliche Weite und dann auch noch mit diesem ganz besonderen Licht und mit diesen so weißen Felsen. Man kann dieses besonders gut nacherleben. Und es ist auch ganz schön, dass das eben nicht nur die tragischen Bilder diejenigen sind, die hängen bleiben, sondern dass das eben mit diesem Bild auch eines, was viel, also ich will nicht sagen unbeschwert, das ist dieses Bild, würde ich sagen, auch nicht. Aber was eben so licht und hell ist und eben auch einen Witz hat. Menschen in Rückenansicht tauchen häufig in den Gemälden Caspar David Friedrichs auf. So lehren sie uns das Sehen, sagt der Kunsthistoriker Johannes Grave. Es ist, glaube ich, ein Teil von der Erklärung, warum diese Figuren für uns funktionieren, warum sie ein gewisses Identifikationsangebot für uns darstellen, über das man dann aber noch weiter nachdenken muss. Das geht aber ja einher damit, dass diese Figuren in der Landschaft nicht wirklich etwas machen. Es gibt ja auch einige Bilder von Friedrich, da zeigt er Fischer oder Menschen, die in und mit der Natur leben. Das ist natürlich ein ganz anderer Modus des Verhaltens zur Natur. Aber das Gros der Figuren, vor allem natürlich diese Rückenfiguren bei Friedrich, zeigen den Menschen nicht darin, wie er tätig ist, sondern wie er sieht, wie er betrachtet. Das ist trivial, aber wichtig, was wir vor Bildern machen. Wir machen auch vor Bildern in der Regel nicht irgendwelche praktischen Tätigkeiten, sondern wir sehen, wir betrachten. So, das stellt schon mal eine sehr große Nähe zwischen unserer Situation vor dem Bild und dem, was die im Bild machen, dar. Caspar David Friedrich zieht nach der Beendigung seines Studiums in Kopenhagen nicht nach Greifswald zurück, auch wenn er sich dort immer wieder im Haus der Familie aufhält. Ab 1798 lässt er sich in Dresden nieder. In jenen Jahren ist die Stadt an der Elbe ein geistiges Zentrum, ein Hauptort der Romantik. Auf die Idee, dorthin zu ziehen, kommt er durch seinen Malerfreund Philipp Otto Runge, erzählt die Dresdner Stadtführerin Annette Orzyschek. Und ja, durch ihn kam er hierher und er hat das vorgefunden, was er ihm immer beschrieben hat, dieses ja, fruchtbare Land für die neuen romantischen Ideen. Vergessen Sie nicht, wir haben, was die Musik betrifft, Karl Maria von Weber als Hofkapellmeister, der natürlich dann auch auf die Zeit eingeht. Er komponiert Opern, die deutsch gesungen werden. Der Freischütz ist ein schönes Beispiel, auch wenn er 1821 leider in Berlin aus urheberrechtlichen Gründen aufgeführt wurde. Naja, und dann die Literatur. Na, und da spielen dann da drüben an der Elbe, kommen wir wieder drauf zu sprechen, hinter dem Blockhaus, das Gebäude mit dem Grünen, ist das Hotel Bellevue. Und dort stand das Körnersche Haus. Körner gab es zwei, den Gottfried, der, ich sag mal, Rechtsanwalt für die lutherische Landeskirche war in seiner Funktion, so würden wir heute seinen Job nennen, und sein Sohn, dieser Dichter der Befreiungsbewegung, Leier und Schwert. Trotz mehrmaliger Umzüge wohnt Caspar David Friedrich immer in derselben Straße an der Elbe. Er hat ja in der Nähe eines Hafens gewohnt. Es war auch ein Fischerhafen. Es muss im Sommer penetrant gestunken haben, um ehrlich zu sein. Es wurde auch Holz umgeschlagen. Für mehr als 40 Jahre wird Dresden zum Lebensmittelpunkt Caspar David Friedrichs. Nach finanziell schwierigen Anfängen kommt es im Sommer 1805 zu einem Wendepunkt in seiner Laufbahn. Hochwohlgeborener Herr, hochgeehrtester Herr Geheimer Rat, die Aufforderung, so Euer Exzellenz an den Studierenden der bildenden Künste gemacht, von ihren Arbeiten nach Weimar zur Ausstellung zu senden, bin ich dreist genug, mir auch zuzuschreiben. Und ich nehme mich hiermit die Freiheit, dem Herrn Geheimer Rat zwei Zeichnungen meiner Arbeit zuzuschicken. Sollten sich Liebhaber finden, so ist der Preis jeder Zeichnung 25 Taler. Mit Hochachtung verharret, C.D. Friedrich. Schreibt Caspar David Friedrich an den Dichter und Geheimrat Johann Wolfgang von Goethe in Weimar. Die beiden Zeichnungen, die er ihm schicken möchte, heißen Wallfahrt bei Sonnenuntergang und Herbstabend am See. Es handelt sich um zwei Landschaftsstimmungen. Was beide verbindet, ist der für Caspar David Friedrich typische niedrige Horizont. Goethe wird auf Caspar David Friedrich aufmerksam und verleiht ihm, beeindruckt von seiner Arbeit, den Weimarer Kunstpreis, den der Künstler 1805 mit großer Begeisterung entgegennimmt, wie er in einem Brief vom 14. Dezember 1805 an den Dichter noch einmal betont. Hochgeborener Herr Geheimrat, die mir von der Gesellschaft der Kunstfreunde zugesprochene Hälfte des dies Jahr ausgesetzten Preises hat mich so überrascht und erfreut, dass ich meinen Dank nicht auszusprechen vermag. Doppelt erhöht würde meine Freude dadurch werden, wenn Ihre Exzellenz die zwei eingesandten Zeichnungen als ein Beweis meiner Hochachtung an sich behalten wollten und mir das bewusst sein lassen, dass der Herr Geheimrat von Goethe Zeichnungen meiner Arbeit besitzt, worauf seine Exzellenz, wie ich mir schmeichle, einigen Wert setzen. In der Erwartung, dass eure Hochgeboren es nicht ablehnen, bin ich mit aller Hochachtung C.D. Friedrich. Trotz der hingebungsvollen Zeilen ist das Verhältnis zwischen Goethe und Friedrich nicht immer das Beste. Als der Dichter bei dem Künstler ein Wolkenbild in Auftrag geben möchte, weigert sich dieser, den Wolkenatlas des englischen Malers Luke Howard als Vorlage zu verwenden. Howard teilt die Wolkenformationen in feste Kategorien ein. Seine Studien sind damals in aller Munde. Die Ablehnung des Auftrags führt zu einer Auseinandersetzung zwischen Dichter und Künstler. Johannes Grave, Kurator und Kunsthistoriker, möchte aber in diesem Fall nicht von einem handfesten Streit sprechen. Wir kennen einen Brief von Caroline Bardois, einer Malerin, die sehr gut mit Goethe und mit Friedrich bekannt war. Und Goethe hatte offenbar versucht, über die Caroline Bardois an Friedrich heranzukommen und ihn um mehrere Wolkendarstellungen zu bitten. Und da ist die Rückmeldung von Caroline Bardois, dem würde sich Friedrich verweigern, er wolle die Wolken nicht in ein solches System, also in dieses System von Luke Howard, zwängen. Trotzdem ist mindestens so bemerkenswert, wie die Tatsache, dass Friedrich das nicht macht, dass Goethe gespürt hat, dass Friedrich das sehr, sehr gut könnte. Und dass Friedrich eben eigentlich ein Interesse daran hat, Wolken hochgradig differenziert wahrzunehmen. Also man muss sich an dieser Geschichte klar machen, dass bei allem Gegensatz von Goethe und Friedrich sich die beiden in vielen Punkten viel näher sind, als wir das heute so in dieser dichotomen Gegenüberstellung von Klassik und Romantik denken. Caspar David Friedrich beschäftigt sich intensiv mit der Kunst seiner Zeit und der vorangegangenen Jahrhunderte. In Dresden interessiert er sich besonders für die Werke der Kunstsammlung, die zu den bedeutendsten der Zeit zählt, angelegt vom sächsischen Regenten August dem Starken. Hier, so schreibt er, hatte er sich weiterbilden wollen. In der Nähe der trefflichsten Kunstschätze und umgeben von einer schönen Natur. Hinzu kommen die Freundschaften, etwa mit dem Historienmaler Gerhard von Kügelgen, den er 1805 kennenlernt. Seine Wohnung ist heute ein Museum. Das war so eine Sammelzelle. Und jetzt noch dazu, ein Steinwurf entfernt auf der Hauptstraße, Kügelgen, Gerhard von Kügelgen. Der da im Prinzip hatte seine Tätigkeit als Hofmaler in Russland beendet, kam hierher, wurde hier Porträtmaler. Denn warum kommt man hierher? Die Gemäldegalerie der alten Meister. Die war damals schon eine der bedeutendsten im Norden Europas. Und das zog die Maler an. Sie wissen, alle Maler bis heute lernen von den Alten, schauen sich die vorhergehenden Generationen an. Und dort war alles da. Spätgotik, Renaissance, Barock. Na, man hat ja jetzt dazwischen zu Friedrich noch den Klassizismus dazwischen, der bei uns ein bisschen spärlich ausfällt. Neben der geistigen Inspiration ist Caspar David Friedrich guten Mutes, weitere Käufer für seine Kunst zu finden. Holger Birkholz, Kustos am Museum Albertinum Dresden und Kurator der Jubiläumsausstellung Caspar David Friedrich, wo alles begann. Dresden hatte eine sehr lebendige Kunstszene, die sicherlich auch dadurch gefördert wurde, dass es hier schon relativ früh einen starken Tourismus gab und tatsächlich Touristen dann auch gerne mal entsprechende Ansichten der Landschaften kauften. Also es gibt ja die These, dass Friedrich das erste Jahrzehnt zum Teil davon gelebt hat, dass er Kupferstiche koloriert hat. Und diese Kunstszene, da gibt es starke Verbindungen hinein und das schafft natürlich auch Möglichkeiten. Also einmal im Jahr fand die große Kunstausstellung der Akademie statt, wo man das gesamte Spektrum der künstlerischen Produktion sehen konnte. Und er war befreundet mit Georg Friedrich Kersting, mit dem er auf Wanderungen auch gegangen ist, mit dem Bildhauer Christian Gottlob Kühn, der gleich um die Ecke bei ihm wohnte, am Gondelhafen seine Werkstatt hatte. 1807, 1808 malt Caspar David Friedrich in Dresden auch sein wohl allererstes Ölgemälde und sorgt damit in der Stadt für einen handfesten Skandal, der noch heute Gegenstand des Kunstunterrichts an deutschen Gymnasien ist. Das Kreuz im Gebirge ist mehr als ein Gemälde. Es ist eine wohl komponierte und raffiniert geplante Inszenierung. Auf einem Tisch mit schwarzem Tuch thront Weihnachten 1807 ein erstaunlich großformatiges Bild. Kosmische Strahlen durchdringen einen purpurroten Himmel. Auf einem hohen Felsen, umgeben von dunklen Fichten, Jesus am Kreuz, den Blick vom Betrachter abgewandt. Nicht nur das Gemälde ist symbolisch aufgeladen, sondern auch der neogotische Rahmen. Unten das allsehende Auge Gottes, eingeschlossen von einem Dreieck, überwölbt von einer Weizengarbe und einer Weinranke. Und oben im Rahmen? Aus Palmzweigen wachsen 5 pausbäckige Putten heraus und blicken auf das Gemälde mit dem Gipfelkreuz. Das Bild heißt eigentlich »Das Kreuz im Gebirge«, wird aber meist Tetschener Altar genannt, nach seinem ursprünglichen Aufstellungsort Tetschen. Johannes Grave. Wie die verschiedenen Details im Bild nach dem Prinzip des goldenen Schnittes auf der Bildfläche verteilt werden, also nach einem bestimmten Teilungsverfahren von Strecken. Das betrifft sowohl die horizontale als auch die vertikale des Bildrandes. Der goldene Schnitt ist eine seit der Antike bekannte Gestaltungsregel. Ein Ordnungssystem aus 2 waagerechten und 2 senkrechten Linien, das die Aufmerksamkeit lenkt und dem Bild Schönheit und Harmonie verleiht. Da steht dann das Kreuz zum Beispiel ganz genau auf dem rechten goldenen Schnitt der waagerechten des Bildes. Und je länger man darüber nachdenkt, desto deutlicher tritt hervor, dass dieses Bild eben einerseits uns einen Ausblick auf so einen Berghebel mit Gipfelkreuz geben soll, aber andererseits immer auch als gestaltete Bildfläche erkennbar bleibt, als ein menschliches Artefakt. Und wenn man das so denkt, dann erscheint uns eigentlich hier ein Bild im Bild, nämlich eine Skulptur des Gekreuzigten in einem Gemälde, das sich sofort auch als solches zu erkennen gibt. Die Hauptlinie des goldenen Schnitts verläuft auf dem senkrechten Balken des Kreuzes. Die untere Linie betont den Fußpunkt des Kreuzes. Auch der Rahmen und das Innenbild sind durch die Linien des goldenen Schnitts miteinander verbunden. Bei der eigens für das Jubiläumsjahr 2024 durchgeführten Restaurierung des Tetschener Altars wurde sogar enthüllt, wie Caspar David Friedrich die Sonnenstrahlen in einem Halbkreis über dem Kreuz komponiert hat. Maria Körber, Restauratorin an der Galerie Alte und Neue Meister der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden, in der sich der Tetschener Altar befindet. Wir haben zum Beispiel bei dem Tetschner Altar den Einstichpunkt des Zirkels lokalisieren können, an dem sich die Strahlen der untergehenden Sonne treffen, wo sozusagen hinter dem Felsen imaginär die Sonne untergeht. Also gibt es also materielle Spuren am Bild, die uns zeigen, wie Friedrich seine Komposition auf dem Malleinwand entworfen hat. Das Kreuz im Gebirge, der Tetschner Altar, ist eine Ikone der deutschen Kunstgeschichte. Das Werk darf Dresden nicht verlassen. Es ist von unschätzbarem Wert für die Kunstgeschichte. Das ist also einerseits das Bild, was fragil ist, auf der anderen Seite aber auch der opulente Schmuckrahmen. Also den hat Friedrich anfertigen lassen nach eigenen Entwürfen. Das Holz ist ja hygroskopisch quillt und schwindet und wir haben immer wieder Probleme mit Fassungsverlusten an dem Rahmen. Deswegen befindet sich auch der Tetschner Altar insgesamt in einer eigenen Vitrine und wird auch in der Sonderausstellung in einer Vitrine präsentiert werden, die nochmal ein Mikroklima hält. Der Tetschener Altar. Er ist Caspar David Friedrichs Bekenntnis zu Gott. Auf einem Felsen steht aufgerichtet das Kreuz, unerschütterlich fest, wie unser Glaube an Jesum Christum. Immer grün durch alle Zeiten während, stehen die Tannen ums Kreuz, gleich unserer Hoffnung auf ihn, den Gekreuzigten. Schreibt Caspar David Friedrich über dieses kühne Werk. Für Johann Hinrich Clausen, Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche Deutschlands, ist es ein Manifest, aber auch ein Bild der Suche. Der Tetschener Altar, also Kreuz im Gebirge, da habe ich den Eindruck, versucht noch wirklich für sich herauszufinden, was ist eigentlich genau mein inneres Programm, was will ich eigentlich malen. Das Kreuz im Gebirge, alle wollen es sehen. Der Künstler selbst aber ist an den Weihnachtstagen 1807 abwesend. Seine Gäste versinken vor dem Bild in tiefe Andacht, erinnert sich die Zeitzeugin Helene Marie von Kügelgen. Gestern machte ich den ersten Ausgang und ging gerade über die Elbe zu Friedrich, um ein Altarbild zu sehen. Ich fand viele Bekannte dort. Es ergriff alle, die ins Zimmer traten, als beträten sie einen Tempel. Die größten Schreihälse sprachen leise und ernsthaft, wie in einer Kirche. Andere Gäste wiederum sind entsetzt über das Gemälde, das Caspar David Friedrich nach eigenen Angaben für den schwedischen König Gustav Adolf IV. Gefertigt hatte. Doch durch die politischen Wirren der Zeit ist eine Übermittlung unmöglich. Ende Juli 1808 kaufen Franz Graf Anton von Thun und Hohenstein und seine Verlobte, Gräfin Theresia Anna Maria von Brühl, das Bild. Schließlich landete es aber nicht in der Familienkapelle auf dem Schloss in Tetschen, sondern nach der Hochzeit im Schlafzimmer der Gräfin Thun. Kaum ein Gemälde der Frühromantik hat so viele Kommentare und Deutungsversuche ausgelöst. Holger Birkholz vom Museum Albertinum in Dresden. Metaphysisch ist natürlich ein wichtiges Thema in der Romantik, also quasi das, was wir nicht sehen können. Und es ist ein Thema, was insbesondere ja auch im Tetschener Altar eine wichtige Rolle spielt. Das heißt, durch diese starken Lichtkontraste sieht man die Binnenstruktur, gerade eben der Pflanzen, der Kiefern und Fichten, auf diesem Berg sieht man gar nicht so ohne weiteres. Das Eigentliche ist verdeckt, nämlich die Sonne. Man sieht sie nur vermittelt durch die Sonnenstrahlen und eben die Reflexe des Sonnenlichts auf dem Kreuz Christi. Der Gekreuzigte als Fußnote in der übermächtigen Natur. Das hat es bis dahin noch nicht gegeben. Dresden ist in großem Aufruhr. Das Bild widerspricht allen gängigen Vorstellungen. Sowohl der Landschaftsmalerei als auch der religiösen Malerei. Besonderen Anstoß nimmt der Jurist und Kunstkritiker Friedrich Wilhelm Baselius von Ramdohr. Er veröffentlicht 1809 eine vernichtende Kritik in der in Leipzig erscheinenden Zeitung Für die elegante Welt. In der Tat ist es eine wahre Anmaßung, wenn die Landschaftsmalerei sich in die Kirchen schleichen und auf Altäre kriechen will. Jener Mystizismus, der jetzt überall sich einschleicht und wie aus Kunst, wie aus Wissenschaft, aus Philosophie, wie aus Religion gleich einem narkotischen Dunste uns entgegenwittert. Ramdohr bezweifelt generell, die Landschaftsmalerei könne religiöse Ideen allegorisieren oder Andacht erwecken. Es entstehe allenfalls eine pathologische, aber keine ästhetische Ergriffenheit. Johannes Grave. Ramdow hat gemerkt, es ist ein sehr anspruchsvolles Bild und das will etwas. Und dieses Etwas, was es will, das sieht Ramdow sehr kritisch. Er wirft Friedrich und dem Bild Mystizismus vor. Und damit meint er, dass er da eine Haltung zu erkennen meint, dass Friedrich so in sehr viel religiöse Überlegungen in diese Naturdarstellung hineinprojiziert und uns dann auch entsprechend, sagen wir mal, durch Verfremdung, durch Abweichungen von Regeln der Darstellung der Natur darauf stößt, dass wir diese religiösen Gehalte entziffern sollen. Und vor allem eben stößt er sich auch daran, dass hier überhaupt ein Landschaftsbild die Funktion eines Altarbildes bekommt. Der Streit um Caspar David Friedrichs Kreuz im Gebirge fällt in eine Zeit, in der nicht nur in Dresden um das Verhältnis von Gott und Natur gerungen wird. Caspar David Friedrich geht davon aus, dass es nicht die eine Natur für alle gibt. Er schreibt: Jedem offenbart sich der Geist der Natur anders. Darum darf auch keiner dem anderen seine Lehren und Regeln als untrügliches Gesetz aufbürden. Keiner ist Maßstab für alle, jeder nur Maßstab für sich und mehr oder weniger der ihm verwandten Gemüter. So ist der Mensch dem Menschen nicht als unbedingtes Vorbild seines Nachstrebens gesetzt, sondern das göttliche Unendliche ist sein Ziel. Immer wieder wird dem Maler frühromantischer Nihilismus unterstellt, analog zu Novalis oder Jean-Paul. Andere stellen Caspar David Friedrichs Äußerungen in den Kontext der christlichen und jüdischen Vorstellung von der prinzipiellen Unerkennbarkeit Gottes, also Gott als Deus absconditus, ganz im Sinne Luthers, als ein verborgener Gott, der nur erahnt werden kann. Aber all dies will Caspar David Friedrich offenbar dem Betrachter überlassen. Mit eigenen Augen sollst du sehen. Und wie dir die Gegenstände erscheinen, treulich wiedergeben. Wie alles auf dein Gemüt gewirkt, so gib es im Bilde wieder. Die Lehre mit anderer Augen zu sehen, ist törichte Lehre. Mit anderer Empfindungen zu empfinden, ist alberne Rede. An der Epochenschwelle von der Aufklärung zur Romantik ist eine der zentralen Fragen nicht nur, welchen Anteil Gott an der Schöpfung hat, sondern auch, wie der Mensch überhaupt zu ihm finden kann. Mit den neuen Erkenntnissen der Naturwissenschaft, ein Begriff, der 1702 erstmals auftaucht, muss auch der Glaube neu definiert werden. Es starb mit Jesu Lehre eine alte Welt, die Zeit, wo Gott der Vater unmittelbar wandelte auf Erden. Diese Sonne sank und die Erde vermochte nicht mehr zu fassen das scheidende Licht. Für Caspar David Friedrich ist das Kreuz im Gebirge, der Tetschener Altar, das Resultat einer längeren Auseinandersetzung mit dem Motiv des Kreuzes in der Natur. Seine Werke unterscheiden sich stark von der ikonografischen Tradition früherer Epochen. Johann Hinrich Clausen. Der Skandal war ja um ihn, dass er tatsächlich die Landschaft zum Hauptthema von Andachtsbildern macht. Also eben nicht Jesus, Maria, Kreuzabnahme, Auferstehung und so. Was nicht heißen soll, dass Caspar David Friedrich sich selbst überhöhen, als Künstler gar auf eine Stufe mit Gott stellen will. Er sucht und findet ihn in der Natur. Johannes Grave. Das wiederum könnte zum Hintergrund haben, dass Friedrich hier darüber nachdenkt, wie uns Gott überhaupt erscheinen kann. Und dass er in gewisser Weise die Einsicht artikuliert, dass uns Gott nicht einfach so erscheinen kann wie irgendein beliebiger Gegenstand in der Welt, dass wir ihn nicht einfach so haben können wie zum Beispiel die Tanne oder den Stein oder den Felsen, sondern dass sich Gott nur in der Form eines Entzugs überhaupt zeigen kann. Thank you. Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio. 2 Uhr, die Nachrichten. Der Städte- und Gemeindebund fordert nach als Konsequenz aus der tödlichen Messeattacke von Solingen mehr Geld für die Bundespolizei. Hauptgeschäftsführer Berghegger sagte der Funke Mediengruppe, man brauche jährlich mindestens 100 Millionen Euro zusätzlich im Bundeshaushalt, um den Beamten mehr Flexibilität und schnellere Reaktion zu ermöglichen. Zugleich sprach er sich für mehr Videoüberwachung mit Gesichtserkennung an sensiblen Orten und zu bestimmten Ereignissen aus. Die Unionsfraktion kritisierte die von der Koalition angepeilten Leistungsstreichungen für bestimmte Migranten als nicht wirksam. Der Parlamentsgeschäftsführer Frei sagte der Rheinischen Post, es seien nur Fälle betroffen, in denen das Übernahmeersuchen positiv beschieden sei und eine soziale Absicherung im Zielstaat bestehe. Das aber reduziere den Anwendungsbereich deutlich. Nach dem Absturz eines F-16-Kampfjets und dem Tod des Piloten hat der ukrainische Präsident Selenskyj den Chef der Luftwaffe Oleschuk entlassen. Das teilte das Präsidentenbüro mit. In seiner abendlichen Ansprache sagte Selenskyj, das militärische Personal müsse geschützt werden. Dazu gehöre auch, die militärische Führungsebene zu stärken. Zuvor hatte Oleschuk mitgeteilt, dass US-Experten an der Aufklärung der Absturzursache mitarbeiteten. Beim Beschuss der russischen Stadt Belgorod durch ukrainische Truppen wurden nach russischen Angaben mindestens 5 Menschen getötet und viele verletzt. Wie der örtliche Gouverneur mitteilte, soll dabei Streumunition verwendet worden sein. Die Behörden der Region Charkiw im Osten der Ukraine meldeten ihrerseits 6 Tote und Dutzende Verletzte nach einem russischen Angriff auf ein Wohnhaus. In der belarussischen Opposition gibt es Sorgen um den Gesundheitszustand der seit Jahren inhaftierten Politikerin Kolesnikova. Die Informationen, die man von Mitgefangenen erhalte, seien alarmierend, erklärte die im Exil lebende belarussische Oppositionsführerin Tichanowskaja im Online-Dienst X. Die 42-Jährige wiege nur noch 45 Kilogramm, werde ausgehungert und in ständiger Isolation gehalten. Kolesnikova gehörte zu den bekanntesten Vertreterinnen der Opposition während der Massenproteste nach den Wahlen in Belarus im Jahre 2020. Als eine der wenigen führenden Oppositionellen entschied sie sich gegen die Flucht ins Exil. 2021 wurde sie zu 11 Jahren Haft verurteilt. Im Gazastreifen sind beim Beschuss eines Hilfstransportes durch die israelische Armee 4 Männer getötet worden. Das teilte die US-Hilfsorganisation ANERA mit. Demnach ereignete sich der Zwischenfall am Grenzübergang Kerem Shalom. Dort hätten sich 4 Männer angeboten, den Transport sicher bis zum Ziel zu bringen und ein Fahrzeug an der Spitze des Konvois übernommen. Das israelische Militär erklärte, die Anwesenheit der bewaffneten Männer sei nicht mit den Behörden koordiniert gewesen. Derweil wurden in dem anderen Palästinensergebiet im Westjordanland nach Angaben der israelischen Streitkräfte 20 militante Palästinenser getötet. Dort hatte erst am Mittwoch eine gesonderte Militäraktion begonnen. 17 Personen, die mit terroristischen Aktivitäten in Verbindung gebracht wurden, seien festgenommen worden, hieß es weiter. In Brasilien hat das oberste Gericht die vorübergehende Sperrung der Plattform X angeordnet. Zuvor hatte es dem Eigentümer Musk eine 24-stündige Frist gesetzt, um einen neuen Rechtsvertreter für die Plattform zu ernennen und verhängte Geldbußen zu begleichen. Der Tech-Milliardär hatte diesen Zeitraum jedoch verstreichen lassen. Der Anordnung ging ein Konflikt über Redefreiheit, Nutzerkonten mit Verbindungen zu brasilianischen Rechtsextremen und über Desinformationen auf X voraus. Bereits im April waren Ermittlungen gegen X eingeleitet worden. Musk warf dem zuständigen Richter daraufhin Zensur vor und zog schließlich im August Mitarbeiter mit der Begründung ab, ihnen drohe womöglich eine Festnahme. Brasiliens Regulierungsbehörde für Telekommunikation teilte mit, sie werde die Anordnung des Gerichtes umsetzen. Das Wetter, nachts teils bewölkt, teils klar mit einzelnen Nebelfeldern, in einem Streifen von der Mitte bis in den Osten stark bewölkt und nachlassende Niederschläge. Tiefstwerte 18 bis 6 Grad. Am Tage in der Nordhälfte gebietsweise stark bewölkt, in der Südhälfte heiter oder sonnig. Temperaturen im Norden 20 bis 24, in der Mitte 30 und im Süden bis 34. Am Sonntag längere sonnige Abschnitte, gebietsweise Wolkenfelder, 23 bis 33 Grad. Das waren die Nachrichten. Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Heute der Mystiker mit dem Pinsel, eine lange Nacht über Caspar David Friedrich von Susanne Lührweg und Sabine Oelze. Kurze Zeit nach der spektakulären Präsentation seines Werkes »Kreuz im Gebirge« erregt Caspar David Friedrich erneut Aufsehen, und zwar mit dem Gemälde »Mönch am Meer«. 10 Jahre nach seiner Übersiedlung nach Dresden gelingt es ihm damit sogar, den kunstsinnigen 15-jährigen Kronprinzen, der später als Friedrich Wilhelm IV. Romantiker auf dem Thron genannt wird, auf einer Berliner Akademieausstellung so zu faszinieren, dass er seinen Vater zum Ankauf bewegt. Und Caspar David Friedrich? In seinen Briefen spricht er nicht von einem Mönch, sondern von einem Mann, den er einsam an einem stürmischen Strand darstellt. Sein Gemälde ist vor allem eine Inszenierung der Vergänglichkeit alles Irdischen. Es ist nämlich ein Seestück. Vorne ein ödsandiger Strand, dann das bewegte Meer und so die Luft. Am Strand geht tiefsinnig ein Mann im schwarzen Gewande. Möwen fliegen ängstlich schreiend umher, als wollten sie ihn warnen, sich nicht auf ungestümes Meer zu wagen. Dieser Beschreibung fügt er eine Deutung hinzu. Und sennest du auch vom Morgen bis zum Abend, vom Abend bis zur sinkenden Mitternacht, dennoch würdest du nicht ersinnen, nicht ergründen, das unerforschliche Jenseits. Mit übermütigem Dünkel wähnest du der Nachwelt ein Licht zu werden, zu enträtseln der Zukunft Dunkelheit. Was heilige Ahnung nur ist, nur im Glauben gesehen und erkannt, endlich klar zu wissen und zu verstehen. Nur im Glauben sehen und erkennen. Nicht nur in diesem Brief schreibt Caspar David Friedrich darüber, was Kunst für ihn bedeutet, welchen Anker sie auswirft. Im selben Brief erzählt er auch von seinem Gemälde »Abtei im Eichwald«, das die Greifswalder Kirche St. Jakobi in eine Ruine verwandelt. Auch hier wird deutlich, was für eine zentrale Bedeutung sein Glaube für ihn hat. Jetzt arbeite ich an einem großen Bilde, worin ich das Geheimnis des Grabes und der Zukunft darzustellen gedenke. Was nur im Glauben gesehen und erkannt werden kann und dem unendlichen Wissen der Menschen ewig ein Rätsel bleiben. Mir selbst ist, was ich darstellen will und wie ich es darstellen will, auf gewisse Weise ein Rätsel. Mit diesen Gemälden fragt Caspar David Friedrich nach den Grenzen des menschlichen Verstehens, zeigt die Enden des Sichtbaren und des Ausdrückbaren. Umso bitterer muss es dem Maler erscheinen, dass er, wie viele Zeitgenossen der Romantik, immer wieder mit dem Vorwurf des Pantheismus konfrontiert wird. Kritiker sehen in der überhöhten Naturdarstellung in Dichtung und Malerei jener Jahre eine Abkehr von dem einen wahren Gott, eine Hinwendung zur Verehrung vieler Götter. Doch dies oder auch eine Leugnung des einen Gottes liegt Friedrich mehr als fern, sagt der evangelische Theologe Johann Hinrich Clausen. Das ist eigentlich der ganzen romantischen Avantgarde, also der progressiven Romantik, immer wieder unterstellt worden. Schleiermacher als den wichtigsten Theologen natürlich auch. Also die Auflösung des Göttlichen, der Gottesperson in so ein göttliches, numinoses Irgendwas. Und dieser Vorwurf ist unfair, wenn er sozusagen in der Manier des Ketzermachens und des für heretisch Erklärens erhoben wird. Caspar David Friedrich sei kein Heretiker gewesen. Er habe nie an der Existenz des einen Gottes gezweifelt. Der Glaube war die Grundfeste des Familienlebens der Friedrichs. Holger Birkholz, Kurator der Ausstellung Caspar David Friedrich, wo alles begann, im Albertinum in Dresden. Anderes Werk, wo das ein starkes Thema ist, ist der Friedhof aus der Mitte der 1820er Jahre. Ein Werk, was Friedrich immer unvollendet hinterließ. Und da ist es so, wie soll man sagen, die Rezeptionsebenen sind so gestaffelt. Also man hat ein Bild im Bild. Die Architektur des Friedhofseingangs rahmt den Einblick in den Friedhof. Der Friedhof selber liegt im Nebel. Das heißt, dass die vernebelte Landschaft thematisiert, dass man sie auch nicht ganz sehen kann. Der Nebel verhindert den Blick in die Tiefe und auf die Landschaft. Und auf der nächsten Ebene sieht man dann ein relativ dichtes Baumdickicht. Und das verhindert wiederum auch den Blick. Und das, worauf eigentlich die Komposition am Ende hinausführt, nämlich der Mond, ist in dem Bild auch nicht, wie es manchmal bei Friedrich ist, der ja mit Umriss zu sehen, aber in dem Bild auch nicht. Man sieht nur das Mondlicht angedeutet. Du sollst Gott mehr gehorchen, denn den Menschen. Jeder trägt das Gesetz von Recht und Unrecht in sich. Sein Gewissen sagt ihm, dieses zu tun, jenes zu lassen. Die heiligen 10 Gebote sind der reine, lautere Ausspruch unser aller Erkenntnis vom Wahrhaften und Guten. Jeder erkennt sie unbedingt als die Stimme seines Innern. Niemand kann sich dagegen empören. Schreibt Caspar David Friedrich in seinem Gebot der Kunst. Die Betrachtenden müssen allein ihre Erfahrungen vor der Natur und mit Gott machen. Ähnliche Erfahrungen thematisiert das Gemälde »Der Wanderer über dem Nebelmeer«. Im Zentrum steht eine männliche Rückenfigur in dunkler Kleidung. Sie blickt auf einem Felsen stehend herab auf eine Hügellandschaft, die im Nebel versinkt. Gleichzeitig beleuchten Lichtstrahlen, die mysteriös aus den Nebelbänken hervorstrahlen, die männliche Figur. Es gibt ja sogar eine unbelegte, schwer eben zu verifizierende Erzählung dazu. Hier sei ein Forstbeamter dargestellt, ein Herr von den Brinken. Die wohl am meisten reproduzierte Rückenfigur der Kunstgeschichte steht selbstbewusst auf einem Berggipfel und blickt auf die in ein dichtes Nebelmeer gehüllte Gebirgskette zu ihren Füßen. Noch einmal Johann Hinrich Clausen. Naja, wenn man sich orientiert an dem großen romantischen Theologen Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, der sagt, der Religion ist nicht ein Wissen um eine bestimmte theologische Lehre, es ist auch kein Handeln, also keine besondere Ethik, sondern ist Sinn und Geschmack, eine Ahnung und ein Geschmack, Sinn und Geschmack fürs Unendliche. Und also Unendlichkeitsbewusstsein, Ewigkeitsbewusstsein und damit eine Selbstreflexion auf die Stellung des Menschen in dieser Endlichkeit, an der Grenze zur Unendlichkeit. Das ist sozusagen ein religiöses Grunderlebnis und unterschiedliche Gefühle löst das aus. Also Erhebung, aber manchmal auch Erschütterung. Man sieht sich mit hinein in diese Rückenfiguren und hat den Eindruck, jetzt bin ich ganz da. Deshalb wollen diese Bilder ja, dass man so wie die da auch Abgebildeten, dass man es in Ruhe betrachtet. Die Erfahrung der Distanz wird bei Friedrich zur entscheidenden Grundlage, um Natur ästhetisch wahrnehmen zu können. Auch der Wanderer über dem Nebelmeer, auf dem gleichnamigen Gemälde, blickt auf einen Gebirgszug, den es so nie gegeben hat. Es ist eine Montage. Er steht mit dem Rücken zum Betrachter. Sein Gesicht ist nicht zu sehen. Es ist schlicht unerheblich, wer er ist. Wir sehen eben doch sofort eigentlich, das sind nicht Menschen, die da immer sind und sich da immer aufhalten, sondern die sind dorthin gegangen und die verkörpern in gewisser Weise deswegen schon tatsächlich diese Distanzierung, diese reflektierende Distanzierung zur Natur, die generell das Naturverhältnis der Moderne kennzeichnet und die eben auch für unser Verhältnis zur Natur ziemlich prägend ist. Wir, die wir vor dem Bild stehen, schauen dem Wanderer dabei zu, wie er die Landschaft betrachtet, ohne sehen zu können, was er sieht. Caspar David Friedrich malt das Sehen. Nicht nur der breite Rücken des Wanderers versperrt uns den Blick, sondern auch der Nebel, der über dem Tal liegt und ein Geheimnis hütet. Noch einmal Holger Birkholz, Kurator am Dresdner Albertinum. Im Tetschener Altar hat man das Kreuz, aber sonst gibt es eigentlich keine Vermittlerfigur. Ich denke, das ist beispielsweise auch ein Grund, weshalb ausgerechnet unsere Generation sich den Wanderer über dem Nebelmeer so sehr bei Friedrich rausgeholt hat. Das ist ja eigentlich ein untypisches Bild für Friedrich, weil dieser Wanderer ja als Mensch so sehr präsent ist in dieser Natur. Die radikaleren Bilder von Friedrich sind eigentlich die, wo kein Mensch drauf ist und wo die Bilder tatsächlich gerade deshalb auch eine große Herausforderung darstellen. Der Wanderer steht in sicherer Entfernung und schaut auf das vor ihm liegende Gebirge. Er überblickt die Natur oder die Schöpfung und sieht sie zugleich nicht. Alles versinkt im Nebel. Johann Heinrich Clausen. Man steht vor einem Nebelmeer, vor einer Unendlichkeit. Die Landschaft als Sinnbild von auch Unendlichkeit. Und dieses betrachtet der Mensch und fühlt sich einerseits klein und andererseits aufgehoben. Also hat sozusagen ein inneres Aufatmen, spürt seine Grenze, hat aber auch, wie das bei Grenzerlebnissen so ist, auch die Erfahrung, dass sozusagen diese Grenze zu etwas anderem führt. Und das finde ich eben das, was ich modern, faszinierend, avantgardistisch finde. Die Menschen in Friedrichs Bildern wirken fremd in der Landschaft, in der sie auftauchen. Es sind keine Schäfer oder Bauern, die im Einklang mit der Natur ihren Tätigkeiten nachgehen. Friedrich malt auch keine Ausflügler, sondern Menschen, die sich von der Umgebung abheben, die schon allein durch ihre städtische Kleidung verraten, dass sie hier eigentlich nicht hingehören. Der Wanderer über dem Nebelmeer ist aber nicht das einzige Bild, das Menschen in eigentlich fiktiven Situationen, in fiktiven Umgebungen zeigt. Es gibt den Morgen im Riesengebirge in Besitz der preußischen Schlösser und Gärten, wo uns das wirklich mit dem Holzhammer vor Augen geführt wird, dass es hier nicht einfach nur darum geht, dass hier jemand da ein bisschen herumgewandert ist und jetzt plötzlich dasteht. Denn beim Morgen im Riesengebirge ist es so, dass wir eine Hochgebirgsszenerie sehen und Berggipfel, auf die man wirklich jetzt ohne extrem gute Ausstattung gar nicht steigen kann, und sehen aber auf dem Gipfel eines solchen Berges an einem Kreuz eine in einem schönen weißen Kleid gewandete Frau, die da ganz souverän steht und mit ihrem Arm sogar noch einen Mann in, ich glaube auch wiederum in Rock und möglicherweise Zylinder, dann irgendwie darauf hilft. Diese Verlorenheit zelebriert Caspar David Friedrich nicht nur in seinen Werken, sondern auch unterwegs bei seinen Erkundungen der Umgebung, ob in der sächsischen Schweiz, im Harz oder auf der Ostseeinsel Rügen. In einem Brief schreibt er in Versform: Wenn Wanderer du die Pracht der Auen von hier mit Freuden schaust, so zoll auch hier dein Dankgefühl dem Schöpfer der Natur. Caspar David Friedrich bleibt Zeit seines Lebens seiner lutherischen Grundüberzeugung treu. Das beweisen seine Gedichte, Briefe und Schriften. Und das unterstreichen auch seine Gemälde. Besonders seine Bekanntschaft mit dem Philosophen und Theologen Friedrich Schleiermacher bestärkte ihn in dem Versuch, sich die Natur betrachtend dem göttlichen Staunen zu nähern. Spätestens 2 Jahre nach dem Skandal um den Tetschener Altar, im Jahr 1810, treffen sich die beiden persönlich in Dresden. Von Friedrich Schleiermacher übernimmt Caspar David Friedrich die Überzeugung, der Gläubige müsse demütig auf Gottes Gnade warten. Schleiermacher nennt dies das staunende Anschauen des Unendlichen. Johann Heinrich Clausen. Schleiermacher versucht ja nicht einfach, Religion in sozusagen Sentimentalität aufzulösen. Aber es geht natürlich schon um existenzielle Grunderfahrungen, die mit bestimmten Stimmungswerten verbunden sind. Und Staunen ist natürlich schon mal eine Reaktion der menschlichen Seele auf etwas Außeralltägliches. Ich werde aus meinem alltäglichen Zusammenhang herausgenommen. Also Schleiermacher setzt das auch in Verbindung zu Grenzerlebnissen. Leben, Tod oder auch Grenzerlebnisse in der Natur. Ich betrachte den Sternenhimmel, ich schaue auf das Meer, ich bin auf einem Gipfel. Also ich bin aus dem Alltäglichen herausgenommen, deshalb auch aus meinen normalen Sicherheitsroutinen, bin verunsichert, also zum Staunen gehört auch das Verunsichertsein. Das kann dann wirklich zu Erschrecken oder Erschütterung werden. Soll es manchmal auch, also soll nicht zu harmlos sein. Ist aber jetzt nicht nur einfach ein dunkles Gefühl, wo man sozusagen einem allmächtigen Gott begegnet, vor dem man vergeht, sondern es hat auch etwas, ich würde sagen, Erhebendes. Der Mensch, manchmal verschwindet er ganz in Caspar David Friedrichs Gemälden. Er ist nicht mehr Herr der Natur, sondern ihren Kräften sogar ausgeliefert. Wie in dem Gemälde »Das Eismeer«. Inmitten von Eisschollen taucht ein zerborstener Schiffsbug auf. Die Ambivalenz des Glaubens, sie kommt in diesem Gemälde zum Ausdruck. Johann Heinrich Clausen. ein qualifizierter Glaube ist beides. Er hat was Erschütterndes. Gott wird erlebt als das Tremendum, das Erschreckende. Und darin aber auch das Attraktive, das Hinziehende, das Evangelium, beides. Er ist dann eben auch ein radikaler Maler. Also so beliebt er ist, so volkstümlich er ja auch ist, ist er darin auch radikal, dass er eben solche schrecklichen Bilder, es gibt ja auch diese tief depressiven Winterlandschaften, diese dunklen, dunklen Nächte, das mutet er sich und denen, die diese Bilder betrachten, schon zu. Caspar David Friedrichs Gemälde sind so verdichtet und konzentriert wie rätselhaft und vieldeutig. Der Maler schafft aber nicht nur mystisch-religiös verklärte Landschaftsdarstellungen, sondern er leidet auch unter den politischen Verhältnissen seiner Zeit. Caspar David Friedrich trifft in Dresden auf zahlreiche Gleichgesinnte, auf andere Anhänger der Befreiungskriege gegen Napoleon. Er selbst ist zu alt, um in die Schlacht zu ziehen, aber er finanziert 1813 seinem Malerfreund Kersting die Ausrüstung für den Dienst bei den Lützowschen Jägern. Ihm ist es so wichtig, dass er sich sogar dafür verschuldet. Caspar David Friedrich erlebt den Einmarsch der Franzosen in Dresden und beobachtet, wie Napoleon 1813 mit seinen Truppen auf dem Weg nach Russland durch die Stadt zieht. Friedrich ist Patriot. Er lehnt die französische Besatzung ab und setzt sich für einen neuen Nationalstaat ein. Kunsthistoriker Johannes Grave. Friedrich ist ein dezidierter Franzosenfeind in der Zeit der napoleonischen Besetzung und er ist entsprechend ein ausgesprochen starker Sympathisant der Befreiungskriege, auch wenn er sich nicht persönlich an ihnen beteiligt. Aber immerhin nimmt er viel Geld in die Hand, um seinen Freund Kersting dabei zu unterstützen, eben für die Beteiligung an den Befreiungskriegen ausgestattet zu sein. Das können wir klar erkennen. Er ist sozusagen von seiner Haltung her Teil dieser Bewegung. Aber dann wird es eigentlich auch schon ein Stück weit schwierig, denn die Befreiungskriege oder überhaupt die Bewegung, die dahinter steht, ist ja eine vielstimmige. Da gibt es einerseits natürlich die Fürsten selber, die eigentlich zur alten Ordnung zurückkehren wollen. Da gibt es andere Kräfte, die eben auch insbesondere versuchen, eben eigentlich konservative Haltung zu vertreten. Friedrich selbst ist auf den ersten Blick alles andere als konservativ. Er gibt sich liberal und steht dem Feudalismus kritisch gegenüber. Nach allem, was man weiß, will er nicht zurück zur alten Ordnung, ist gegen die Zersplitterung in kleine Fürstentümer. Aber auch hier ist die Forschung nicht eindeutig. Also er spricht im Rückblick auf die Befreiungskriege und angesichts der Tatsache, dass man keine Denkmäler für die Helden der Befreiungskriege errichtet, spricht er davon, solange wir Fürstenknechte bleiben, wird nie so etwas Großartiges geschehen. Und er meint damit eben, dass wir den Helden der Befreiungskriegen entsprechende Denkmäler errichten. Und in dieser Zeit eben entwirft er selber auch solche Denkmäler. Also das sind so diese Fragmente, wo wir ein bisschen was greifen können von der politischen Haltung von Friedrich. Wir wissen aber nicht so ganz genau, wie progressiv oder wie vielleicht doch eher national oder vielleicht chauvinistisch er gewesen ist. Caspar David Friedrichs Hoffnung auf eine neue liberale Ordnung scheitert. Auch in seiner Ablehnung der französischen Ideen ist er sehr entschieden. In einem Brief an seinen Bruder Christian schreibt Caspar David Friedrich im November 1808: Lieber guter Bruder, vorgestern Abend spät erhielt ich deinen Brief und als ich gedruckt Lyon auf der Aufschrift las und deine Hand erkannte, grollte es mich im Herzen. Und um mich nicht die Nacht zu verderben, las ich deinen Brief erst gestern. Du fühlst es selbst, dass es nicht recht ist, dass du als Deutscher in Frankreich bist, und das tröstet mich noch einigermaßen, denn sonst würde ich noch ganz an deiner Deutschheit zweifeln. Indes grollt es mich so sehr, dass ich dich bitten muss, solange du in Frankreich bist, nicht mehr an mich zu schreiben. Seinen Unmut über die politische Situation drückt er aber nicht nur in wütenden Briefen aus, sondern auch in seinen Bildern. Ein Paradebeispiel: Zwei Männer in Betrachtung des Mondes. Einer der Männer in Rückenansicht trägt einen graugrünen Umhang und ein schwarzes Barett. In der rechten Hand hält er einen Spazierstock. Der andere stützt sich mit dem rechten Arm auf die Schulter des Nebenmannes. Die politische Deutung des Bildes wird mit der altdeutschen Tracht der beiden Männer begründet. Denn im Entstehungsjahr des Bildes wurden die Karlsbader Beschlüsse gefasst, die zur Demagogenverfolgung führten. In der Folge wurde auch die Gesinnungstracht der Demagogen, die altdeutsche Tracht, verboten. Im Zuge der Restauration nach dem Wiener Kongress 1815 versuchen die alten Kräfte, die alte Ordnung wiederherzustellen. Friedrich malt, und das ist für mich immer eines der Schlüsselwerke für Friedrichs politische Auffassung, 1819 nach den Karlsbader Beschlüssen sein Gemälde Zwei Männer in Betrachtung des Mondes. Ein Bild, was auf den ersten Blick so gefühlsselig erscheint, weil wir natürlich gerne da auch mit hineintreten in diese Mondscheinlandschaft mit den diesen unglaublichen Farben, diese Braun- und Rotabstufungen. Und dann stehen da sehr konzentriert und ganz bei sich diese beiden Figuren. Und gleichzeitig gibt es aber eben diese starke politische Bedeutung bei dem Bild. Also die beiden Figuren tragen die sogenannte altdeutsche Tracht. Das ist eine Kleidung, die so ein bisschen früher bei Friedrich schon auftaucht. Und die altdeutsche Tracht besteht aus Kleidungselementen, die angelehnt sind an die Dürerzeit, also das beginnende 16. Jahrhundert. Und wurde von Studenten getragen, die diesem Freiheitskampf sich nahe fühlten. Entwickelt wurde das aus Kleidung aus den Befreiungskriegen. Und diese Kleidung war aber dann explizit durch die Karlsbader Beschlüsse verboten, sodass es schon eine sehr klare politische Haltung spiegelt, wenn Friedrich eben diese beiden Figuren in diese Kleidung hüllt. Die Karlsbader Beschlüsse von 1819 machen alle Hoffnungen auf politische neue Zeiten zunichte. Friedrich, der wie andere Intellektuelle und Studenten seiner Zeit für einen Nationalstaat kämpft, sich gegen die Restauration ausspricht und die Beschlüsse des Wiener Kongresses nicht hinnehmen will, hat es unter den neuen Umständen schwer. Angeführt von Fürst Metternich stellen die Fürsten die absoluten Machtverhältnisse wieder her, auch in Sachsen. Die Pressefreiheit wird wieder einkassiert, und die liberalen Professoren werden kontrolliert. Seine politischen Überzeugungen kosten Friedrich seinen Posten an der Hochschule in Dresden. Sicherlich wollte der Dresdner Hof an der Kunstakademie nicht jemanden mit diesem kritischen Potenzial als Professor haben und ihn damit auf die jüngere Generation der Studierenden loslassen. Die Resignation beispielsweise, die ja dann bei Friedrich spätestens in den Mitte der 20er Jahre so mehr und mehr Überhand nimmt, hat natürlich auch damit zu tun mit der Resignation, in die so dieser Kampf um freiheitliche Rechte dann so eintritt, also in eben einer konservativen Gesellschaft. Interessanterweise ja gekoppelt mit einem zunehmenden wirtschaftlichen Aufschwung. Auch das ist ein interessantes Phänomen, was man in verschiedenen Epochen beobachten kann. Und also es gibt ja einen sehr interessanten Brief von 1830, den er schreibt, als in Dresden die Revolution stattfindet. Man merkt so, also eigentlich möchte er kämpfen. Andererseits ist ihm auch es doch durchaus unheimlich, dass in den Straßen geschossen wird. Also es ist so eine interessante Ambivalenz da drin. Am 11. September des Jahres 1830 notiert Caspar David Friedrich: Ich lebe nun seit einigen 30 Jahren in Dresden, aber noch nie habe ich so viele freudige Gesichter gesehen als gestern. Idee eines deutschen Einheitsstaats, wie ihn sich auch Caspar David Friedrich wünscht, hat keine Chance mehr. Die Folgen seiner Gesinnung bekommt er zu spüren, als sein Bild »Zwei Männer in Betrachtung des Mondes« 1820 auf den Markt kommt. Seine politische Einstellung ist seiner Karriere abträglich. Er wird zwar als Professor berufen, darf aber nicht an der Dresdner Kunstakademie lehren, erklärt die Stadtführerin Annette Orzyschek. Und ich denke, dass man so einem Maler mit so einem Gedankengut keine Schüler anvertraut, das kann man vielleicht nachvollziehen. Das muss man sich so vorstellen. Und das war der finanzielle Engpass für ihn. Verstehen Sie? Wenn Sie zwar eine Professur haben, das ist ein geringes Einkommen, aber das Große kommt durch die Schüler. Und die hatte er nicht. Und an der Elbe 33, da war eben dann auch sein Atelier, Wohnhaus, also Wohnung und Atelier. Und dort hatte er wenig Schüler. Hätte er nicht seinen Freund und Mitbewohner Dahl, diesen norwegischen Maler, gehabt, Johann Christian Dahl. Und der hatte einfach mehr Zuspruch auch bei den Schülern, er konnte vermitteln. Friedrich war ein Mensch, der konnte sicher das, was er en masse im Kopf hatte, einfach nicht vermitteln. Auch die späteren Umwälzungen in Dresden scheint Friedrich hautnah mitzuerleben. Er freut sich geradezu über die neuen Rechte und Möglichkeiten des Bürgertums. Sein Gemälde, das große Gehege mit dem weiten Himmel und dem niedrigen Horizont, symbolisiert auch den Aufbruch in einen neuen, weiten Denkraum, in dem vieles möglich scheint. Sogar die Schifffahrt ohne viel Wasser. Goldgelb wölbt sich der Himmel über einer meandernden Flusslandschaft. Klein und fast unbemerkt schiebt sich ein Kahn durchs Gewässer. Holger Birkholz. Ist ja ein Kaffenkahn. Das heißt, Schiffe dieser Art waren ganz geläufig auf der Elbe. Es handelt sich um so ein ganz typisches Transportmittel, die Friedrich sehr geläufig waren, weil der Kaffenkahn beispielsweise auch bei ihm unterhalb der Atelierfenster zum Alltag gehörte. Mit den Kaffenkähnen wurden Holzlieferungen aus der sächsischen Schweiz nach Dresden gebracht. Es gab Lieferungen mit Gemüse und Fleisch aus Böhmen. Einer der Hauptanlandeplätze und Umschlagplätze für diese Waren war eben unterhalb von Friedrichs Atelierfenster an der Elbe. Hinzu kommt noch, dass der Kaffenkahn ein Motiv ist, was aus dem, wenn man so will, Vokabular stammt, das Friedrich für sein Gemälde Das große Gehege benutzt hat und das aufgezeichnet ist in einem Skizzenbuch von 1804. Mit seinen in Dresden entstandenen Werken wird Caspar David Friedrich zu einem der wichtigsten Protagonisten der nordischen Landschaftsmalerei. Seine Gemälde sind gemalte politische Mahnmale und zugleich Andachtsbilder des Verlustes. Die ersten 20 Jahre nach seiner Ankunft in Dresden verbringt Caspar David Friedrich viel Zeit in seinem Atelier. Erst die Bekanntschaft mit Caroline Bommer verändert das Leben des eingefleischten, fleißig arbeitenden Junggesellen. Line, wie Caspar David Friedrich Caroline Bommer zärtlich nennt, bringt emotionale Wärme in Caspar David Friedrichs Leben. Sie ist die Tochter eines Dresdner Blaufarbenfabrikanten und sein erstes überliefertes Liebesglück. 2 Jahre nach ihrer Bekanntschaft heiraten die beiden am 21. Januar 1818 in der Dresdner Kreuzkirche. Caspar David Friedrich ist zu diesem Zeitpunkt bereits 42 Jahre alt, Caroline Bommer erst 24. Die Hochzeit bedeutet für den Maler einen überraschend glücklichen neuen Lebensabschnitt mit Reisen nach Rügen und verwandten Besuchen in Greifswald. 7 Tage nach der Trauung, die sehr früh am Morgen stattgefunden haben soll, schreibt er in einem Brief an seine Verwandten in Greifswald. Offensichtlich hat ihn die junge Frau von der Arbeit abgehalten. Es ist doch ein schnurrig Ding, wenn man eine Frau hat. Schnurrig ist es, wenn man eine Wirtschaft hat, sei sie auch noch so klein. Schnurrig ist, wie es, wenn meine Frau mir mittags zu Tisch zu kommen einladet. Und endlich ist es schnurrig, wenn ich jetzt des Abends fein zu Hause bleibe und nicht wie sonst im Freien umherlaufe. Kurz, seit sich das Ich in Wir verwandelt, ist gar manches anders geworden. Auch scheint sich durch die Vermählung Einrichtung und Sauberkeit zu ändern. Ein sogenanntes Lotterbette ist nun Teil des gemeinsamen Zuhauses des Paares, wie er an seine Geschwister schreibt. Meine alte, einfache häusliche Einrichtung ist in manchem nicht mehr zu erkennen. Und es ist mir lieb, dass es jetzt sauberer und netter bei mir aussieht. Nur in dem Raum, so ich zu meiner Beschäftigung gebrauche, bleibt alles beim Alten. Übrigens sind Vorhänge vor dem Fenster nötig geworden. Schränke, Tische, Stühle und Lotterbette sind nötig geworden. Töpfe und Töpfchen, Schüssel und Schüsselchen, Tiegel und Tiegelchen. Alles. Alles ist nötig geworden. Also humorvoll ist er sicherlich gewesen. Johannes Grave, Kunsthistoriker und Kurator der Ausstellung Caspar David Friedrich, Kunst für eine neue Zeit. Das eben belegen Briefe, wo sich auch sowas wie Sprachwitz zeigt, das belegen aber auch Äußerungen von Zeitgenossen. Wenn ich mich richtig erinnere, ist es unter anderem Gotthilf Heinrich von Schubert, der in Dresden viel Kontakt mit ihm hatte, der Friedrich eben durchaus einen gelungenen Witz attestiert. Der große Romantiker hat aber nicht nur Humor, sondern pflegt auch ein komplexes Hobby. Also eines von diesen wunderbaren Geschichten, wo man Friedrich als Mensch kennenlernt, ist, dass er Kanarienvögel gezüchtet hat. Das erwartet man nicht so. Es ist in seiner Zeit ein bisschen üblicher. Er ist da nicht ein Exot damit in seiner Zeit, sondern damit haben sich viele Menschen beschäftigt und auch sein Bruder. Und in unseren Geschwisterbriefen ist auch ein ganz wunderbarer Brief dabei, in dem er sich mit seinem Bruder austauscht oder dem erzählt die neuesten Pflegehinweise. Also wie man die kleinen Vögelchen am besten entlausen kann. Lieber Adolf, weißt du schon, wie man Kanarienvogel von Ungeziefer reinigen kann? Statt der gewöhnlichen Stäbe zum darauf sitzen, macht man welche von Rohr, wie es im Greifswald ja so häufig wächst, schneidet etwa 3 kleine Löcher in jeden Stab. In diese Löcher kriechen die Läuse hinein und von 8 zu 8 Tagen pocht man sie aus und gießt zum Übrigen noch kochendes Wasser durch die Stäbe. Diesen Brief an seinen Bruder schickt Caspar David Friedrich 4 Jahre nach seiner Heirat mit Caroline Bommer von Dresden nach Greifswald. In seinem Haus an der Elbe 33 befindet sich auch sein Atelier. Jener karge Raum, in dem ihn 1811 sein Freund Georg Friedrich Kersting an der Staffelei festgehalten hat. Das Fensterkreuz im Hintergrund, das die 4 Scheiben teilt und zugleich zusammenhält, taucht auch in dem Gemälde »Frau am Fenster« wieder auf. Die Rückenansicht einer Frau versperrt uns den Blick nach draußen. Sie trägt ein dunkles Kleid und blickt aus einem geöffneten Fenster auf die Elbe. Über ihr sind ein Stück Himmel und schemenhaft Schiffsmasten zu erkennen. Obwohl es sich um eine Interieurszene handelt, gelingt es Caspar David Friedrich, das Spiel des Lichts in der Garderobe von Caroline Bommer wiederzugeben. Sie trägt das grün-gold schimmernde Kleid. So, das ist eigentlich ein grünes Kleid, aber das ist dieses Sonnen-Schattenspiel. Und das Besondere ist eben hier, dass sie rausschaut auf die andere Elbseite. Das sind diese Pappeln auf der anderen Seite. Und das ist ja noch auf der linkselbischen Seite. Wir sind hier linkselbisch, wo man diese Lastenkähne sieht. Man hat mit Lastenkähnen auf der Elbe die Waren transportiert. Neben Rückenfiguren, Ruinen und Kreuzen sind es häufig Schiffe, die in Caspar David Friedrichs Gemälden auftauchen, gezeichnet, aquarelliert, gemalt. Die Elbe vor mehr als 200 Jahren war allerdings alles andere als ein friedliches Gewässer. Sie war ein Warenumschlagplatz. Durch die französische Besatzung unter Napoleon wurde auch das Stadtbild verändert. Sie müssen sich vorstellen, das, wo er gewohnt hat, das ist ein Gebiet gewesen, was durch die napoleonische Zeit Veränderungen erfahren hat. Es war an den Stadtmauern und die sind ja im Prinzip dort durch Napoleon, ich will nicht sagen für schöne Stadtgestaltungszwecke, sondern für militärische Zwecke umgestaltet worden. Caspar David Friedrich und seine Frau Caroline wohnen lange Zeit mit dem norwegischen Maler Johann Christian Dahl im selben Haus an der Elbe 33. Die Friedrichs unten, Dahl im Obergeschoss. Dahl und Friedrich gehen gerne zusammen wandern, unternehmen ausgedehnte Ausflüge in die sächsische Schweiz und nach Böhmen. Caspar David Friedrich beweist dabei eine erstaunliche Ausdauer. Also ich weiß zum Beispiel, dass er ins Böhmische rübergegangen ist und dann dort den Fremdenweg gelaufen ist. Das ist an der Grenze von Sachsen zu Böhmen. Also das müssen am Tag so 25, 30 Kilometer gewesen sein. Er hat sich dann dort auch einen Fremdenführer genommen, damit er sofort an Punkte kommt. Die wussten ja auch, wo es schön ist, dass er das teilweise also mit Skizze erfassen kann. Er hat ja dort nie das Bild komponiert. Und dann weiter. Also er war sehr effektiv. Der wusste genau, was er wollte. Umso erstaunlicher sind die Distanzen, die Caspar David Friedrich in Begleitung seiner Freunde oder alleine zurücklegt, wenn man bedenkt, dass er in eher städtischer Kleidung über Stock und Stein unterwegs ist. Das ist ein Selbstbildnis, mit gar nicht so praktisch. Also dieser Mantel, der mich ja, ich gehe ja selber gerne wandern, ständig beim Bergaufgehen gestört hätte. Ne? Und dann, man hat ja auch dort gewisse Witterungsumbrüche. Nur dieses Tuch um den Hals mit dem Hemd, was eigentlich auch nie warm war. Natürlich der Mantel, das war so ein Wollgewebe, das war schon warm, Doppelreiher vorne geknöpft. Ne? Ja, dann diese Hosen, ja, die waren bequem, denke ich, weil die nicht so eng anliegend waren. Aber man hat ja Stiefel damals dort getragen in diesen Gebieten. Die hatten dann so einen Schaft, der war teilweise warm, aber auch hinderlich, wenn sie höher also den Berg ersteigen. Ich hätte es jetzt nicht tragen wollen. Von Dresden aus wandert Friedrich auch in den Harz. Unterwegs schläft er unter einer Art Plane. Auf weibliche Begleitung verzichtet der Künstler lieber. Er zieht es vor, sich mit den Malerkollegen Philipp Otto Runge oder Georg Friedrich Kersting auf den Weg zu machen. Wem ist er denn noch im Harz gewesen? Ich glaube auch mit Kersting. Der war auch im Harz wandern. Na? Also mit Runge ist er wandern gewesen, mit Kersting ist er wandern gewesen. Und man muss dazu sagen, vielleicht mal noch zu den Reisen, Wandern, Reisen. Es gibt Aufzeichnungen aus dem Tagebuch, dass er dann auch sehr oft gesagt hat, er fährt nicht mehr oder sie fahren beide nicht mehr mit den Frauen weg, weil sie sie nur behindern beim Wandern und Skizzen anlegen, weil sie sich ihnen mehr widmen müssen. Das fand ich so offen, ehrlich, wie es auch wirklich ist als Künstler. Herrlich. In der Sächsischen Schweiz am Anfang sind sie mal mit ihnen dorthin gegangen, mit den Frauen, die wurden dann auch in der Sänfte getragen wegen den Röcken. Und dann hat er gesagt, also machen wir nicht mehr das Zinnober, wir müssen arbeiten, die Frauen bleiben zu Hause. Caspar David Friedrich und seine Frau Caroline bekommen 4 Kinder. Doch nur 3 überleben. Emma Johanna, Agnes Adelheid und Gustav Adolf. Ein weiteres Mädchen kommt tot zur Welt. Der einzige Sohn, Gustav Adolf, tritt in die Fußstapfen seines Vaters. Gustav Adolf Friedrich ist eigentlich ein ganz, ganz exzellenter Aquarellist. Susanne Papenfuß, Kunsthistorikerin aus Greifswald. Der hat eher auch so Bauerngehöfte und so bäuerliche Landschaften. Das war so sein Thema. Also das war auch, glaube ich, für so eine Selbstfindung als Maler war das dann wahrscheinlich auch nicht ganz einfach, jetzt den Caspar David Friedrich in den Fußstapfen vor sich zu haben. Der einzige Sohn von Caspar David Friedrich malte Porträt, Genre und vor allem Landschaftsgemälde. Während seines Studiums an der Dresdner Kunstakademie orientierte er sich stark an den Landschaftsgemälden seines Vaters. Wir wissen aber ziemlich genau, dass der Sohn auch noch nach Skizzen von seinem Vater geübt hat. Also der hat die auch abkopiert zum Beispiel. Also er hat sich natürlich auch in diese Auseinandersetzung begeben und hat sich dann auch für die Landschaft entschieden, aber anders. Ne? Das ist natürlich einfach im Verlauf des 19. Jahrhunderts dann einfach anders. 1825 verarbeitet Caspar David Friedrich womöglich die Totgeburt seiner zweiten Tochter in einem Gemälde. Für einen Freund in Leipzig malt er ein trauriges, aber gleichzeitig hoffnungsfrohes Bild. Der Friedhof zeigt einen frischen Grabhügel hinter einem großen, imposanten Tor. Eltern betrauern ihr verstorbenes Kind. Maria Körber, Restauratorin in der Galerie Alte und Neue Meister in Dresden. Ich soll da selbst ein Kind verloren haben. Also er hat ja 3 Kinder, die lebend sind und namentlich bekannt sind. Es gibt ein 4. im Taufregister. Und eventuell bezieht sich das auf diese Erfahrung, denn es soll, so schreibt es Schukowski, glaube ich. Also der hat das Bild im Atelier gesehen und es hat ihn tief beeindruckt. Und er schreibt in längeren Text über dieses Bild, es soll sich um das Grab eines Kindes handeln und die Eltern, die nachts das Grab besuchen und sozusagen schauen, wie es ihrem toten Kind geht. Und Schukowski beschreibt auch diese Figuren hier, die so schemenhaft über dem Grab schweben, als die Ahnen, die die Seele des Kindes in Empfang nehmen, und hier oben dann den Engel, der sozusagen das Kind ins Jenseits führt. Es ist eigentlich ein tief berührendes Bild, und vielleicht liegt es darin begründet, dass er es einfach nicht vollenden konnte. Das Tor zum Friedhof gilt als sinnbildliche Schranke zwischen der diesseitigen irdischen Welt und dem jenseitigen Bereich des Todes. Graue Nebelschleier liegen über den Gräbern. Die Färbung des Himmels wirkt mit seinem klaren Blau hoffnungsfroh und symbolisiert den Glauben an die Auferstehung. Die steinernen Torpfeiler erinnern an den Trinitatisfriedhof in Dresden. Dort findet Caspar David Friedrich 1840 selbst seine letzte Ruhestätte. Warum er das Bild über 15 Jahre nicht vollendet hat, ist nicht bekannt. Für ein ungeschultes Auge wirkt dieses Bild dennoch irgendwie fertig. Und das war ganz typisch für Friedrich, und das beschreibt auch Carus in seinem berühmten Zitat, dass eigentlich seine Bilder in jedem Stadium, also in der Unterzeichnung, in der Untermalung, immer irgendwie einen vollendeten Charakter hatten. Also vielleicht stutzt man kurz, aber man nimmt es dann irgendwie an. Und hier ist es auch so, wo ich denke, obwohl das Bild definitiv unvollendet ist, es steht und es hat eine unglaubliche Kraft und auch schon eine Meisterschaft, also in der Malerei, die einfach steht und nichts offen lässt. Caspar David Friedrich bricht in eine neue Zeit auf und will zugleich das Alte bewahren. Er verankert sein Schaffen nicht in der Gegenwart, sondern malt für die Ewigkeit. Er sieht sich als Mittler. Caspar David Friedrichs Werke sind allerdings eine Herausforderung für ihn und seine Zeitgenossen. Insofern wundert es überhaupt nicht, dass Menschen sehr irritiert waren. Vielleicht ist sogar eher erstaunlich, dass es dann doch gar nicht wenige gab, die diese Irritation positiv gewendet haben und gespürt haben, dass es jetzt nicht einfach nur eine idiosynkratische Schrulle eines Künstlers, sondern da ist etwas Interessantes für uns zu holen. Caspar David Friedrichs Stern sinkt fast so schnell, wie er aufsteigt. Führen die Verkäufe von Gemälden wie dem Tetschner Altar und die euphorischen Besprechungen des Mönchs am Meer kurzfristig zu finanziellem Wohlstand des Künstlers, so hält die Hochphase nicht lange an. Johannes Grave? Also man kann regelrecht von Konjunkturkurven sprechen, und da steigt erkennbar eine im späten ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts an, also eben zu seinen Lebzeiten, so mit dem Tetschner Altar, dann eben in Berlin 1810, da geht die Kurve steil rauf, da gibt es ein großes Interesse, starke Wahrnehmung, auch durch entsprechende Berichterstattung. Dann geht es so ein bisschen auf hohem Niveau, wellenartig, denke ich mal, bis in die frühen 20er Jahre. Und dann hören wir immer mehr Stimmen von Zeitgenossen, die sagen, ach, der macht immer dasselbe und das ist immer so trübsinnig, ich kann das nicht mehr sehen. Und dann geht die Kurve runter, und dieses Runtergehen der Kurve beschleunigt sich auch nochmal, als dann andere künstlerische Positionen zeitgemäßer erscheinen. Und dazu gehört unter anderem die Düsseldorfer Malerschule mit dem Strang ihrer Landschaftsmalerei, also Maler wie Karl Friedrich Lessing zum Beispiel. Und diese Düsseldorfer Malerschule, die hat dann mehrere Generationen, auch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durchlaufen. Da kommen Maler wie Schirmer oder Andreas und Oswald Achenbach. Caspar David Friedrichs Beliebtheit schwankt, wie heute der Kurs einer Aktie. Und es ist ziemlich klar erkennbar, dass unter anderem dieser Strang einfach sozusagen das Licht auf sich zieht und auf Friedrich eigentlich nur noch Schatten fällt. Das können wir sehr klar beobachten, und das zeigt uns eben doch auch, wie volatil sozusagen die Wahrnehmung von Kunst in der Vergangenheit ist, aber wohl auch unsere Wahrnehmung von Kunst. So gerät der Künstler am Ende seines Lebens in finanzielle Schwierigkeiten. Auch die Gemäldegalerie in Dresden kauft erst nach seinem Tod zwei seiner Bilder, obwohl der schwer kranke und bettlägerige Friedrich das Geld dringend benötigt. Am 26. Juni 1835 hatte Caspar David Friedrich einen Schlaganfall erlitten. Nur zaghaft nimmt er die Arbeit an seinen Bildern wieder auf und schreibt an seinen treuen Sammler, den russischen Schriftsteller Wassili Zhukovsky. Hochwohlgeborener Staatsrat, erfreut über das Verzeichnis der verlangten Bilder, wo gewiss Ihre gütige Fürsprache auch viel beigetragen hat. Der Erlös dieser Liste eröffnet mir die freudige Hoffnung, einige Zeit ohne Nahrungssorgen leben zu können und auch obendrein die tröstliche Aussicht, aufkommenden Sommer das Baden in Teplitz wiederholen zu können. Jedoch aufrichtig gesagt, ohne die Hoffnung zu hegen, je völlig von der Lähmung wieder zu genesen. Auch bin ich völlig beruhigt darüber und froh und dankbar gegen den Himmel, dass ich so weit wiederhergestellt bin. Neben Wassili Zhukovsky, der ab 1820 zentrale Werke von Caspar David Friedrich erwirbt und nach St. Petersburg bringt, ist es vor allem die Zarenfamilie, die lange Jahre Bilder auf Vermittlung des russischen Schriftstellers bei Caspar David Friedrich ankauft. Als sich die politischen Verhältnisse in Russland ändern und sich auch die Geschmäcker in Deutschland wandeln, findet Caspar David Friedrich keine Abnehmer mehr und ist finanziell ruiniert. Sein Malerfreund Karl Gustav Karus setzt sich sogar in einem Brief für ihn ein. Ob vielleicht die Galerie das letzte Gemälde des unglücklichen Professor Friedrich, eine große Landschaft mit Gewitterhimmel bei Nacht an der See, zu kaufen geneigt sein könnte. Allerdings ist die Kommission nicht davon überzeugt, dass Friedrichs Bildsprache wirklich universelle und zeitenüberdauernde Gültigkeit haben wird. Immerhin. Kurz nach Friedrichs Tod findet dann doch ein erstes Gemälde in die Galerie, und zwar sein politischstes Werk, Zwei Männer in Betrachtung des Mondes, von 1819-1820. Stand der Wunsch nach einem Nationalstaat zu Friedrichs Lebzeiten noch für eine mehr oder minder neue, offene Gesellschaft, geprägt von einer Abschaffung eines feudalen Herrschaftssystems, widmen die Nationalsozialisten diese Idee bekanntermaßen für ihre Zwecke um. Auf der Suche nach Kunst, die ihre Blut und Boden sowie Nationalstolzideologie unterfüttert, stoßen die NS-Kunsthistoriker auch auf Friedrichs Gemälde. Neben Gemälden wie dem Watzmann, das Caspar David Friedrich schuf, ohne jemals die Alpen besucht zu haben, sind es vor allem seine Darstellungen von Hünengräbern, die sich ideal in das nationalsozialistische Weltbild einzufügen scheinen. Man musste vor allem darüber hinwegschauen, dass diese Bilder eben nach allem, was wir sehen können, gar nicht so plakativ eindeutige Botschaften vermitteln, sondern dass sie vor allem eigentlich nicht vollkommen offene, aber doch im Prinzip offene Prozesse der Erfahrung und des Sehens anstoßen, von denen eben nicht sofort klar ist, wo sie hinführen. Kunsthistoriker und Kurator Johannes Grave. Und selbst die politischen Bilder bei Friedrich, eines der prominentesten ist wohl das Bild Huttens Grab in Weimar, sind eben nicht wirklich ausformulierbar in einer ganz klaren, plakativen Aussage, sondern dieses Bild ist eigentlich, wenn man es als ein politisches Bild verstehen wollte, erstmal dadurch verstörend, dass überhaupt gar nicht so klar ist, welche Schlüsse daraus zu ziehen sind. Ich interpretiere das Bild deswegen eigentlich eher als das Eröffnen eines Denkraumes, das Eröffnen der Möglichkeit, über unterschiedliche Varianten nachzudenken und dass das eigentlich die politische Haltung ist. Wenn man aber eben ein solches Bild von Friedrich in diesem Sinne politisch liest, dann kommt man natürlich an den Punkt, dass es eben gerade nicht mehr mit einer nationalsozialistischen Kunstpolitik vereinbar ist. Mit anderen Worten, es gibt Aspekte bei Friedrich, die gut sich vermeintlich in die NS-Ideologie einfügen, aber ein Großteil der Eigenschaften und Motive dieser Bilder passt eben nicht hinein. Man muss eben wirklich auch immer ein Auge zudrücken, sozusagen, wenn man sie eben da stromlinienförmig machen wollte für den NS. Nach der Vereinnahmung durch die Nationalsozialisten gerät Caspar David Friedrich erneut für einige Zeit in Vergessenheit. Zwar sind in Berlin und Hamburg vereinzelt Werke von ihm zu sehen, doch lange Zeit sind der Künstler und die Romantik nicht mehr en vogue. Erst 1974, zum 200. Geburtstag von Caspar David Friedrich, richtet die Hamburger Kunsthalle gemeinsam mit den Kollegen in Dresden eine große Ausstellung aus, die den Romantiker wieder als Künstler neu verortet. Man muss zu der Situation 1974 sagen, dass es ja im Prinzip dann zwei Ausstellungen waren. Eine Ausstellung in Hamburg und eine in Dresden. Und die Sensation damals war, dass es gelungen ist, das kulturpolitisch so aufzusetzen, dass Werke aus dem Westen in den Osten gehen konnten und umgekehrt. Diese Situation haben wir heute natürlich rein gar nicht mehr. Insofern scheint es erstmal viel unkomplizierter. Wir haben aber bei näherem Hinsehen dann doch wieder ähnliche Probleme. Denn für Hamburg hatten wir ursprünglich eine andere Ausstellung konzipiert mit einem anderen Thema. Da wäre es stark um den politischen Friedrich gegangen. Und dabei auch um Friedrichs Verhältnis zu Höfen. Diese Ausstellung konnten wir aber nur machen, wenn wir Leihgaben aus der Eremitage bekommen hätten. Und seit dem Februar 2022 ist das wiederum nicht möglich. Also in gewisser Weise erleben wir hier etwas, was eben die Kunst und Kunstpolitik zur Zeit vor 89 auch tiefgreifend geprägt hat. Ich glaube, die Tatsache, dass Deutschland wieder vereinigt ist, schlägt sich jetzt nicht unmittelbar in den Ausstellungen nieder, sondern die damit einhergehende Tatsache, dass wir heute verstärkt über andere Probleme und über andere Fragen nachdenken und dass es sich deswegen lohnt, Friedrich vor einem anderen Hintergrund zu sehen. Jede Zeit blickt anders auf den großen Romantiker und entdeckt ihn neu. Caspar David Friedrich bietet dafür so viele Anknüpfungspunkte, dass sich jede Generation ihren Friedrich zu erschaffen scheint. Für die einen ist er ein deutschtümelnder Nationalist. Für die Nächsten sogar ein früher Klimaaktivist. Für andere ein Anker in ihrem Glauben. Zeitgenössische Künstler, wie der in Berlin lebende Däne Olafur Eliasson, lassen sich von ihm für neue Glasfenster im Dom zu Greifswald inspirieren. Einem Autor wie Florian Illies gelingt es, einen Bestseller über sein Leben und Werk zu verfassen. Gemälde wie »Der Wanderer über dem Nebelmeer« erleben eine Karriere in den sozialen Netzwerken. Sogar das Metropolitan Museum of Modern Art widmet ihm 2025 eine Ausstellung. Sie hörten »Der Mystiker mit dem Pinsel«, eine lange Nacht über Caspar David Friedrich, von Susanne Lurweg und Sabine Oelze. Es sprachen Eva Meckbach, Jan Uplegger, Ole Lagerpusch, Barbara Becker, Max Urlacher und Thorsten Föste. Ton und Technik Martin Freitag und Uwe Janssen-Harms. Regie Daniela Herzberg. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. Große Ausstellungen zum Werk von Caspar David Friedrich anlässlich seines 250. Geburtstags hat es in Hamburg und Berlin gegeben, die aber schon wieder vorbei sind. Gerade eröffnet worden sind eine Ausstellung im Albertinum in Dresden und im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle das kriselnde Klassenzimmer, eine lange Nacht zur schulischen Bildung in Deutschland von Marius Elfering. Musik